Hallo und herzlich willkommen zum News-Podcast Nummer 7 2021, in denen wir die News aus dem Juni 2021 besprechen. Wir, das sind heute eine ganze Menge Leute, wir haben heute ein pickepackevolles Haus. Mit an meiner Seite ist heute der Philipp. Hallo Philipp. Hallo in die große Runde und auch hallo an dich als Zuhörer. Und wieder mit dabei ist der Kevin. Hallo Kevin. Hallo! Ich übersteuere. Okay, ich rede leiser. Hallo. Und auch mit dabei ist heute der Olli. Hallo, Olli. Ja, hallo, ich bin auch dabei. Habt ihr gerade gehört? Auch dabei ist heute Johannes. Hallo, Johannes. Hallo alle zusammen. Und last, aber ganz sicherlich nicht least, ist heute auch wieder Wiebke mit dabei. Hallo, Wiebke. Hallo, ich mach da mal wieder die Frauenquote voll hier. Perfekt, wieder eine Checkbox abgehakt. So besetzen wir unsere Podcasts immerhin. Natürlich nicht. Gehen wir gleich über zum ersten Segment, dem Anime in Deutschland, wo wir heute einiges zu Film 24 besprechen dürfen. Zuallererst wurde in diesem Monat das finale Cover für den Disc-Release von Film 24 präsentiert, von Kase auf Twitter. Wie üblich zu erwarten, dass japanische Filmposter, Kinoposter in diesen üblichen Rahmen und dem Directive-Con-Logo, dem neuen deutschen Logo, Directive-Con The Movie, Film 24, scharlachrote Kugel, und auf dem Spine ist Ai Haibara zu sehen. FSK ab 12 steht natürlich groß vorne drauf. Und das ist dann wie immer die erwartbare Fassung, sollte sobald der Film dann den Disc-Release bekommt. Ja, Raum für Überraschung gab es ja bei der Veröffentlichung des Covers wirklich nicht. Das Einzige, was immer noch ein bisschen spannend sein kann, ist ja, wie du sagst, der Spine. Und da ist jetzt Ai Haibara. Ich sag mal so, ich war noch nie ein Fan von den Charakteren, die man da zeigt. Also ich mag Ai Haibara. Nur irgendwie, also es passt selten wirklich so, dass ich sage, ah ja, da hat man jetzt echt richtig geil einen Schlüsselmoment, Schlüsselcharakter wirklich exzellent in Szene gesetzt. Also selten passt das für mich. Von daher auch da, alles wie immer geblieben, toll. Ja, also ich finde es grundsätzlich schön, dass diese Cover vorab veröffentlicht werden, denn es erreichen auch uns auch häufiger immer Fragen dazu, ob denn bei der DVD es auch wieder diesen klassischen Schuber geben wird. Und ja, diesen DVD-Schuber gibt's auch wieder, voraussichtlich nur am Anfang. Und dann später gibt's die klassische Amaray-Version bei der DVD, wie es jetzt auch bei den früheren Filmen schon länger der Fall ist. Mhm. Falls ihr die jetzt momentan kauft, so Film 1 bis 18 gefühlt, da werdet ihr diese klassische, ja, diese Plastik-Box haben. Und ja, früher waren die halt alle in Pappe und nach einer limitierten Auflage sozusagen wurde dann gewechselt in diese Plastikverpackung. Und jetzt bei Film 24 gibt's auch zuerst wieder diesen schönen, formschicken DVD-Schuber. Also wer die anderen 23 Filme alle in der Erstauflage sozusagen gekauft hat, gibt's ja bei DVDs nicht wirklich, der wird auch bei Film 24 diesen schönen Schuber bekommen. Und ja, das ist ja immer die Befürchtung der Fans. Sie haben jetzt 23 Filme in diesem schicken Schuber und Film 24 kommt dann nicht in einem Schuber raus. Aber auch diesmal wird es wieder so sein, es gibt einen Schuber. Bei der Blu-ray logischerweise nicht, den gab es dort nämlich noch nie. Und diesmal auch nicht. Also ja, hier alles wie gehabt. Ja, also nichts groß geändert, ja. Fehlt nur noch die Antwort auf die Frage, 20-seitiges Booklet. Ja, das wird auch oft gefragt, aber ich glaube seltener als die DVD-Schuber-Frage, denn so ein Booklet, ja, ob man das jetzt hat oder Peng, also, ja, ich höre schon den Aufschrei hier in den Kommentaren, aber so ein Booklet ist doch wichtig. Haptisches Beiwerk, nicht wahr? Genau. Vor allem mit den ganzen Rechtschreibfehlern ist so ein Booklet dann ein echtes Unikat. also ich muss sagen, ich achte da tatsächlich nie so sehr drauf. Finde aber Ai Haibara, vielleicht auch, weil ich den Charakter sehr gerne mag, deutlich besser als vielleicht die Detective Boys oder Professor Agasa und Co. Von daher kann ich mich damit ganz gut anfreunden. Und das Cover selbst hat, wie gesagt, nicht so große für so große Überraschungsmomente gesorgt. Ein kleiner Überraschungsmoment ergab sich vielleicht, als diesen Monat die Vorverkaufsdaten für Film 24 im Kino im Rahmen der Kase Anime Nights bekannt wurden. Denn wir hatten ja, es wurde uns ja vorher kommuniziert, dass jetzt der aktuellste Termin im Juli sei. Und das ist auch so. Bei den Cinemax-Kinos und den CineStar-Kinos wird der Film am 13. Juli zu sehen sein. Da konnte man den Kartenvorverkauf, kann man jetzt machen oder jetzt auch noch. Und dann stellte sich aber heraus, die Kinos der UCI-Kinogruppe, die es in Deutschland ein bisschen seltener gibt als CineStar und Cinemax, die zeigte den Film bereits am 22. Juni. Also vielleicht habt ihr ihn da schon in eurem UCI-Kino der Wahl jetzt zu diesem Zeitpunkt bereits gesehen. Und da konnte man dann dementsprechend auch Karten vor abkaufen. Ja, wie gesagt, nachdem uns wir gehört hatten, dass der aktuellste Termin Juli ist, vielleicht eine kleine Überraschung, dass er doch schon am 22. Juni bei den UCI-Kinos lief. Genau. Genau, Deutschland, Österreich, ne? Schweiz offenbar auch, aber Schweizer Kinos werden immer noch nicht in der offiziellen Kinoliste von Kase aufgeführt. Also dann bitte regional oder online informieren, wo und ob in der Schweiz der Film gezeigt werden kann. Genau, also ich habe bei Instagram tatsächlich auch, haben mich Leute angeschrieben und gesagt, dass der Film in der Schweiz laufen soll, aber ja, genau. Also in der offiziellen Liste steht dazu nichts, aber ja, immerhin, Österreich lief der Film ja auch schon, ich glaube auch am 22., nee, sogar schon vorher, glaube ich. Und ja, aber schön, dass jetzt auch die ganzen anderen Termine dann starten und falls ihr Interesse habt, dort ins Kino zu gehen, einfach mal in der offiziellen Kase-Kinoliste gucken, denn selbst wenn wir hier irgendwas sagen, das kann morgen schon wieder veraltet sein, weil die Liste jetzt gefühlt täglich aktualisiert und verändert wird. Also einfach mal dort in der Kase-Liste gucken und wenn ihr nicht vorbestellen könnt, dann einfach mal beim Kino vor Ort nachfragen, was da los ist. Und ja, also die gängigen Ketten, die jetzt den Film zeigen sollten am, was war das, der 13. Juli? Genau, also Cinemax, CineStar und Kinopolis sind, glaube ich, momentan die drei gehandelten Ketten. Falls ihr da ein Kino in der Nähe habt, dann ja, versucht euer Glück. Und falls ihr da kein Kino in der Nähe habt, behaltet ein Auge auf die Kinoliste. Und ja, wenn ihr in der Kinoliste zu finden seid, aber keine Karten vorbestellen könnt, dann fragt beim Kino nach. Vielleicht ist es so am einfachsten. Ist schon sehr kompliziert. Fragt einfach beim Kino vor Ort nach. Das ist auch alles beste Wahl. Ja, ich würde sagen, wenn das Kino das den Film listet, dann wird er auch gezeigt. Wenn nicht, dann nicht. Ja, einfach beim Kino nachfragen ist, glaube ich, das Einfachste. Weil man muss auch sagen, diese Liste, die ist auch sehr unübersichtlich, wie ich finde. Bis man da mal seine Stadt gefunden hat, dann muss man auch irgendwie da komplett durchgehen. Von daher würde ich tatsächlich einfach empfehlen, direkt zum Kino zu gehen. Also virtuell und da mal nachzuschauen. Also ich konnte das auch bei mir so bei meinen eigenen Kinos beobachten, dass das auch stückweise immer dann kam. Also die Informationen kommen irgendwie von Tag zu Tag, kommen neue Informationen da, werden von den einzelnen Kinos weitergegeben. Da sollte man wahrscheinlich bei den Kinos, die man selber bei sich regional kennt, einfach vor Ort auch immer noch gucken. Die Kase-Liste ist, glaube ich, ein erstes Lied, so ein erster Hinweis. Aber wenn man da nichts dazu findet, vor Ort die Kinos haben wahrscheinlich die aktuellsten Informationen für euch. Ja, ist ja auch logisch. Also die Kinos haben natürlich Wissens in erster Linie und dann geben sie es an Kase weiter und dann pflegt Kase das in die Liste ein. Aber bis das geschehen ist, kann natürlich schon auch einige Zeit vergangen sein. Aber ja, also vor Ort nachfragen und dann wisst ihr das. Das muss jetzt hier nicht mal zwingend ein Vorwurf an Kase sein, ne? Weil es ist natürlich auch die Corona-Situation immer noch so, dass manche Kinos offen haben, manche nicht. Ne? Man kann das auch aktuell, glaube ich, nicht so gut da eine Übersicht wahren. Und manche Kinos haben vielleicht schon offen, manche noch nicht, manche müssen sich noch vorbereiten und so. Das ist wirklich ganz unterschiedlich. Ja. Also waren auch nicht als Vorwurf an Kase, sondern sie hatten das beim vorigen Start, wo er eigentlich starten sollte, der Film, haben sie es verbockt, da hatten wir auch schon groß drüber diskutiert. Jetzt machen sie es wirklich klasse, auch mit täglichen Updates der Kinoliste und versuchen wirklich das Möglichste, dass alle Fans, die den Film sehen wollen, auch ins Kino kommen können. Und da muss man auch mal loben tatsächlich. Also war definitiv keine Kritik, sondern eher das Gegenteil. Also mit der Liste ist das wirklich gut gelöst und die posten auch immer bei Twitter zumindest, ich weiß nicht, wie es in anderen Netzwerken ist, wenn es da Update gibt, was ja auch wichtig ist, ne, wenn das eigene Kino nicht da zu sehen ist und ne, dann kommt, ein Update und dann ist das Kino plötzlich doch da, das ist doch ja, auch schön, wenn man dann das eigene Kino vielleicht dann plötzlich vorfindet. Also ich bin mit der Handhabung dieses Mal auch zufrieden, ja. Außer, dass von offizieller Seite von Kase nicht zur Schweiz kommuniziert wird. Also ja, also genau, das habe ich schon erwähnt. Schweiz offenbar ja, aber Kase sagt auch nichts zu. Auf Twitter wird gefragt, Schweiz, keine Antwort. Nie. Es wird einfach nie geantwortet, ob da irgendwie, ich weiß nicht, ja. Aber Deutschland, Österreich, top. Im Rahmen ihrer Möglichkeiten, logisch. Und wenn man jetzt vielleicht keine Karte mehr erwischt oder sich sagt so, Kino, ach, Delta-Variante, vierte Welle, will ich das? Oder wenn man sich vielleicht sagt, ich war jetzt im Fußballstadion und dann ist mir Kino ein bisschen zu riskant. Ich bin jetzt positiv getestet worden. Ja, blöd und so. Ja, dann, dann dauert es nach dem 13. Juli ja auch nicht mehr so lange, bis der Film auf Disc erscheint. Dachten wir zumindest bisher, beziehungsweise es war bisher geplant, denn wir hatten es ja in den vergangenen News-Podcasts schon. Kase hat einen voraussichtlichen Disc-Release von Film 24 für den 2. September angekündigt. Dem ist jetzt offenbar nicht mehr so, denn auf Amazon steht jetzt drin, dass der Film 24 auf Disc erst am 4. November erscheint in Deutschland, also knapp 2 Monate nach hinten verschoben. Kommt, wenn man unseren News-Podcast gehört hat und auch sonst ein bisschen im Thema drin ist, jetzt nicht so überraschend, denn wie wir erwähnt haben, in Japan erscheint der Film seit einigen Jahren immer Anfang Oktober auf Disc und damit wäre Deutschland diskmäßig vor Japan released und das klang etwas unrealistisch, wenn man sich das so überlegt hat. Und genauso wie wir uns das überlegt haben, ist es jetzt gekommen. Mit dieser Verschiebung würde man vermutlich hinter Japan liegen und naja, ich frage mich halt nur, warum haben sie überhaupt den 2. September angekündigt, wenn das jetzt so früh, also war das irgendwie noch in der Schwebe, dass es noch nicht ganz feststand, aber wir kündigen schon mal den 2. September als voraussichtliches Datum an. Finde ich irgendwie ein bisschen komisch, aber das kann auch Businessgründe haben, die ich nicht verstehe. Ja, vielleicht war es tatsächlich so, dass die Japaner den September-Termin gestattet haben und dann ist ihnen später beim Blick auf den Kalender aufgefallen, Moment mal, bei uns erscheint der Film erst viel später. Moment, da müssen wir allen anderen Ländern erstmal einen Riegel vorschieben. Hier, Deutschland, Kase, bitte mal an, ne? Nach hinten verschieben. Ja, wer weiß das schon. Also ich finde es auch logischer, so rum, erst in Japan, dann in Deutschland. So ist es bei der ursprünglichen Kinopremiere ja auch geplant gewesen. Erst erscheint der Film in Japan, logisch, und dann weltweit, in diesem weltweiten Release, was ja Deutschland dann nicht so ganz betroffen hat. Ich weiß gar nicht, ob der Film in den anderen Ländern, in denen er zeitgleich quasi erscheinen sollte, erschienen ist. Aber ja, auf jeden Fall schön, dass der Film viel früher als sonst auf Disc erscheint. Und ja, was Anime On Demand und Crunchyroll angeht, weiß man noch nichts. Aber bisher war es auch immer so, dass das mit Anime On Demand zumindest nicht klar kommuniziert wurde. Und dann erschien er doch relativ zeitgleich zum DVD- und Blu-ray-Release auch bei Anime On Demand. Bei Crunchyroll ist ja noch nicht mal Film 23 zu sehen, aber kann natürlich sein, dass der in den nächsten Wochen oder Monaten kommt und dann auch Film 24 zeitgleich bei Anime On Demand und bei Crunchyroll landet. Also da sind, würde ich sagen, noch alle Türen offen, aber zumindest bei Anime On Demand sehe ich sehr große Chancen, dass das auch zeitgleich mit dem DVD- und Blu-ray-Release den Film On Demand gibt. Also das, da gehe ich eigentlich sehr, sehr stark von aus. In der Vergangenheit war es ja sogar so, dass teilweise manchmal der Film sogar ein bisschen vorher, schon ein paar Tage vorher, schon auf Anime On Demand zu sehen war. Das ist ja auch immer so irgendwie hin und her gewechselt. Ich weiß gar nicht, wie jetzt der aktuelle Rhythmus ist, ob das am selben Tag noch kommt oder schon auch wieder 2 Tage vorher oder danach. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, wir werden uns darauf einstellen, dass es auf jeden Fall ein sehr zeitnaher oder zeitgleichen Release geben wird, plus minus ein paar Tage. Also ich würde auch Anime On Demand und vor allem auch Crunchyroll nicht ausschließen. Wir haben ja gesehen mit Scarlet Alibi, wie schnell da auf einmal was kommen kann. Oder auch mit den anderen Conan-Folgen und Filmen, wie schnell die auf einmal nachgereicht werden können. Also, einfach mal abwarten. Ja, genau. Und in dem Zeitraum immer die Anime On Demand News. Die haben ja immer so eine wöchentliche News, was die Woche so rauskommt. weil sie nicht vergessen wird und man genau. sie per E-Mail oder Twitter daran erinnern muss. Und das lohnt sich da immer, die im Auge zu behalten. Dann habt ihr auch immer im Auge, welche Con-Folgen am Sonntag kommen, wenn ihr das nicht schon bei uns im Wiki oder bei uns auf dem Newsblog im Auge habt. Die ja übrigens auch bald zu Ende sind. Also wir nähern uns tatsächlich dem Ende der fünften Staffel, um das nochmal zu betonen. Also bald kann man alle 433 Folgen sehen. Und ich gehe sehr stark davon aus, eigentlich ein anderes Thema, aber ich gehe sehr stark davon aus, dass danach dann tatsächlich erstmal Schluss ist mit den zweiwöchentlichen Folgen, weil was sollen sie sonst bringen? Einen Simulcast ankündigen. Oh. Ja, nee, mal gucken. Und unsere Vermutung, dass die Staffel 5 dann erst bei Crunchyroll kommt, sobald die bei Anime On Demand fertig ist, rückt damit auch potenziell in nähere Nähe, muss man dann Crunchyroll beobachten in der Zeit, wenn die Folgen dann durch sind bei Anime On Demand. Wir berichten natürlich. Hätte auch definitiv Potenzial für den nächsten News-Podcast, also dann wird es auf jeden Fall soweit sein, dass entweder wird der Release von neun in Anführungszeichen Folgen eingestellt oder es kommt zu Crunchyroll oder was weiß ich was. Also ja, die Spekulationen sind hiermit eröffnet quasi. Die Gerüchteküche. Jeder darf was reinwerfen in den Suppentopf. Mm, ja, das sind viele Köche, ne? Ja. Also ich habe ja das Gerücht gehört, Crunchyroll hat sich schon 600 Folgen lizenziert und schon synchronisiert und die werden wir alle in der nächsten Woche schon sehen. Nein. Ja, ich habe gehört, die haben eigentlich schon alle restlichen Folgen synchronisiert, aber der Chef von ProSieben Max mag One Piece viel, viel lieber als Detective Conan. Deswegen werden die einfach nicht ausgestrahlt. Ich kann das absolut nachvollziehen. Du magst One Piece auch lieber? Nein, ich bin der Chef von ProSieben. Ach so, gut. Nee, ja. Herr Rosemann, was machen Sie denn hier? Gut. Kommen wir zu einem Segment, wo Kevin kein Chef von ist, dem Manga in Deutschland, außer er ist jetzt auch noch Chef von Egmont, dem Egmont Verlag. Nee, möglich. Band 99 von Detective Conan, erschienen im April 2021 in Japan, passend zum Filmstart, hat auch wieder in Japan so seine 500.000 Exemplare verkauft und wird auch weiterhin verkauft. In Deutschland ist der Band geplant gewesen für den August, jedenfalls laut Shop und Amazon.de, der 4. August 2021 war da als Termin drin. Dieser Termin wird jetzt nicht gehalten, wie Egmont Manga diesen Monat bekannt gegeben hat, denn es gab eine verzögerte Bereitstellung des Originalmaterials aus Japan. Wenn man sich jetzt vielleicht denkt, aber das ist doch alles schon im Weekly. Ja, aber da hängt ja noch Cover und sowas mit dran und genau. Manchmal gibt es auch aktualisierte Zeichnungen zwischen Magazinversion und Bandversion, haben wir auch schon in den Band-Podcasts mal kritisiert, dass in der Vergangenheit Egmont da nicht das aktualisierte Bandmaterial benutzt hat und dass da zumindest und auch gar keine Korrekturen vorgenommen hat. Ja, dass wir dieses Mal Daumen drücken, dass es dieses Mal besser wird. Dieses Mal muss es doch endlich klappen. Aber es ist schon mal gut, dass da offensichtlich Originalmaterial geliefert wird und wenn es nur vielleicht ist es nur das Cover, aber naja. Ja, verzögerte Bereitstellung. Dann sind wir wohl verschoben auf September. Im September steht ja auch noch ein anderer Release an. Da steht nämlich der Release von Zero's Tea Time Band 5 an, wo wir nochmal darauf eingehen müssen, dass es diesen Band nicht gibt in Japan. Es gibt genug Kapitel dafür, aber es gibt keinen Band dazu. Und der ist auch nicht angekündigt in Japan aktuell. Das heißt, das ist einfach nur ein Platzhalter, wenn ihr das im Shop seht. Da kann nichts rauskommen. Es gibt diesen Band nicht. Und sonst würde ich auch ein Doppelrelease wieder kritisieren, weil wir hatten ja jetzt im Juli einen Doppelrelease mit Zero's Tea Time Band 4 und der Lone Wolf Edition. Und dann hatten wir den. Und das wäre dann im September auch wieder doppelter Release, wenn es denn Zero's Tea Time Band 5 geben würde, aber den gibt es nicht, tatsächlich. Und worauf Kevin schon gerade ein bisschen angespielt hat, ist die Lone Wolf Edition, die ja rauskommen sollte jetzt am 1. Juli. Da erreichte Leute, die bei Amazon gekauft haben, eine E-Mail, Vorbestellt. Ja, die den Band bei Amazon vorbestellt haben, erreicht dann eine E-Mail, dass der voraussichtliche Lieferungszeitraum auf Anfang August verschoben wurde. Das war bei mir auch so. Meine wurde dann auf den 11. August so verschoben. Und plötzlich ist dann nicht nur diese Verschiebung, sondern auf der Amazon-Produktseite stand auch noch plötzlich der 4. August 2021 als neues Release-Datum drin. Und das war das ursprüngliche Datum von Band 99, wie gesagt. Und jetzt stand es bei der Lone Wolf Edition drin. Da war ich erstmal verwirrt, da bin ich in den Egmont Shop gegangen. Und im Egmont Manga Shop war der Band gar nicht mehr drin. Komisch, der ist da gar nicht mehr vorhanden. Und auf der Egmont Manga Webseite, also egmont-manga.de, da auf der Produktseite steht plötzlich auch der 4. August im Shop drin. Gleichzeitig ist es aber so, dass Release 1. Juli und Buchläden bekommen ja Bücher immer eine gewisse Zeit im Voraus, damit die Bücher rechtzeitig und passend in die Regale gelegt werden können mit genug Vorlauf. Und fast jeder Buchladen, den ich kenne, hat es dann so, dass man das Buch dann auch schon vor Release kaufen kann, weil sie es halt früh in die Regale stellen oder so. Und so ist es nun so, dass in mehreren Buchläden der Band schon auslag zum Kaufen, und es gibt auch einige Leute, auch auf unserem Discord-Server und auch hier in diesem Podcast, die den Band bereits besitzen. Ja, Schock, schwere Not. Ich habe meinen Band am 25. Juni gekauft, also 6 Tage vor ursprünglich geplanter Veröffentlichung. Und wenn das nun aber einen Monat verschoben wird, offenbar, dann frage ich mich wirklich ganz ehrlich, warum? Und wo sollen die alle gelagert werden? Werden alle vernichtet? Gibt es einen Verkaufsstopp? Was ist da los? Ich meine, Fehler hat der Band genug. Aber das war noch nie ein Grund für eine einmonatige Verschiebung, wo ich bin gemein, oder? Das war, was ich sagen will. Der Band ist ja nun schon ausgelegt worden bei einigen Händlern und auch schon bei einigen Händlern verkauft worden. Offensichtlich. Nicht wahr? Genau. Und dann fragt man sich ja echt, was da nun die Sache ist. Verschiebung? Normale Veröffentlichung? Hybrid-Veröffentlichung? Vielleicht gibt es eine Rückrufaktion, weil irgendwas in dem Band falsch ist, und dann müssen die alle, die ihn schon gekauft haben, den wieder eintauschen. Naja. Vielleicht ist auch Asbest verarbeitet worden in dem Papier. Und alle, die es jetzt schon haben, die gucken dann in die Röhre. Nee, also ich hatte. Toll. Ich habe. Nein, klassisch. Ich glaube nicht, dass wir in die Röhre schauen. Ja, nee, ich habe ihn tatsächlich auch schon. Ich habe ihn bei Thalia gekauft. Soll jetzt hier keine Werbung sein. Ich war auch bei meinem Comicbuchladen. Der hat allerdings heute geschlossen. Stand drauf wegen Fußball geschlossen. Der hatte wahrscheinlich noch gestern zu viel gefeiert. Ich weiß nicht. Ja, also ich konnte ihn auf jeden Fall schon erwerben. Und ich finde es ganz kurios, dass es dann teilweise so verschoben ist. Und was ist denn jetzt mit dem Release? Also jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme können wir es noch nicht wirklich sagen. Und es ist einigermaßen verwunderlich, wenn man da irgendwie Vertriebswege anders behandeln würde, wenn das jetzt irgendwie der Fall ist, dass man sagt, nee, da kriegen sie es früher oder die kriegen es später, und wer online bestellt hat und wer es im Laden kauft und pipapo. Also finde ich irgendwie sehr kurios. Ja, ich habe auch ein bisschen im Internet recherchiert, wie wir das so als Newsredakteure immer mal wieder machen. Und Comic Planet oder eine Filiale von Comic Planet hat die Manga-Neuheiten von Egmont Manga vorgestellt. Und darunter war die Lone Wolf Edition nicht dabei. Dum, dum, dum, dum. Genau, also diejenigen, die Händler, die die Lone Wolf Edition vor 5 Tagen erhalten haben, oder wann auch immer, vor einer Woche, die haben die auch erhalten. Und diejenigen, die das neue Sortiment von Egmont Manga erst heute oder später erhalten haben, die haben offensichtlich die Lone Wolf Edition nicht mit im Gepäck. Zero's Tea Time 4 ist aber dabei. Das ist ja noch skurriler. Das ist ja alles. Naja, Zero wurde ja auch nicht verschoben. Ja. Aber es ist ja trotzdem, die Kommunikation ist ja erstens sehr, sehr fragwürdig in der ganzen Geschichte. Die ist nicht vorhanden. Die ist nicht vorhanden. Genau. Vor allem ist die auch kurz vor Release. Das ist ein guter Werbegag. Ich weiß nicht, ob das Marketingstrategie jetzt Marketingstrategie gilt, um das Ganze wieder in den Kopf von den Leuten zu bringen und dafür Werbung zu machen. Das wage ich aber vielleicht, zu bezweifeln. Vielleicht aber sind die Bände, die jetzt verkauft worden sind, besonders wertvoll, ja, weil wir die einzigen Exemplare haben. Also ich gebe meinen für 40 Euro ab. Willst du gelten, mach dich selten. Neues Marketing-Motto. Wir verkaufen einfach unsere Bände nicht. Dann sind sie wertvoller. Ach, ja. Die Bände einen Monat später sind dann die zweite Auflage schon und demnach nichts mehr wert. Das wäre sehr skurril. Da haben sie zu wenig gedruckt bei der ersten Auflage. Ja, aber auch das kriegst du ja nicht erst zwei Tage, also keine Ahnung, drei Tage vorher, stellst du erst nicht drei Tage vorher fest, oder? Ja, genau, in schwierigen Zeiten. Also nochmal ganz ehrlich, ne? Da sind ja Wände, eine bestimmte Anzahl an Exemplaren wurde gedruckt, wurde angefertigt, die muss irgendwo zwischengelagert werden. Und dann wirst du pokert. Der Druck kostet Geld, das Lagern kostet Geld. Du musst es irgendwo hinstellen, in einen Laden, der muss dafür Platz freimachen für dein Werk, kostet Geld. Das kostet alles Geld und was auch immer jetzt innerhalb dieses Monats passiert oder nicht passiert, es kostet auf jeden Fall Geld. Da sind wir uns hoffentlich alle einig und ich bin mir nicht sicher, in welche finanzielle Richtung Edmund Munger damit eigentlich kalkulieren will. Also wird gar nicht kalkulieren. Die Lone Wolf Edition dann für 10 Euro pro Band abgegeben oder was willst du damit sagen? Preiserhöhung? Kommen. Für wie viel habt ihr den Band gekauft? Die ihn gekauft haben? 10 Euro, das sehe ich ja jetzt erst. Nein. Oh! 6 Euro, so wie es sein soll. Wenn, dann müsst ihr ja mehr bezahlen nach der Rechnung. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt haben wir leider keine genauen offiziellen Informationen vorliegen, aber sollte da eine Begründung kommen, ich bin sehr gespannt, was da drin steht. Und wenn es am Ende nur heißt, wir wollten nicht, dass Zero 4 und Lone Wolf den gleichen Termin haben, dann frage ich mich, also mein lieber Herr Gesangsverein, das war ja nun wirklich schon eine Weile vorher bekannt. Die haben einfach gepokert, glaube ich. Da hat irgendjemand verloren. Ich glaube, das liegt daran. Irgendjemand hat dann eine Wette abgeschlossen. Keine Ahnung. Fußballwetten, das war's. Also ich muss ja sagen, wo Kevin das gerade angesprochen hat, ich war auch einigermaßen überrascht, weil wenn man sich das dann nochmal anguckt, die Preise, ich habe nur die zwei Bücher gekauft im Buchladen, dann hatte ich nochmal geguckt, das ist schon so, dass jetzt Zero's Tea Time bedeutend dünner ist und einen Euro mehr kostet. Also vielleicht wollten sie dann auch nicht, dass das so aufhört. Nee, also das ist ja so, die Sonderbände von Conan, also es ist ja so, das Material in den Conan-Sonderbänden, das ist ja schon lange übersetzt. Der Übersetzer wurde ja schon mal dafür bezahlt. So, er kriegt, also in dem Fall Josef Schanel und Matthias Wissnet, kriegen noch einmal Geld dafür, wenn dasselbe Material nochmal verwendet wird. Den Fachbegriff kenne ich nicht mehr, es ist aber natürlich weniger Geld, denn die Arbeit an sich ist ja schon erledigt. Es muss also ganz plump gesagt nur noch das Neue übersetzt werden, was dazwischen dazugekommen ist. Also Akais Profil heißt das, genau, Shuichi Akais Profil mit der Kolumne, das Inhaltsverzeichnis wurde ein bisschen geändert, ne? Auch zum Schlechteren ein bisschen. Da hat man noch ein paar alternative Cover mit eingebaut, die müssen auch übersetzt werden. So, es ist also so, für zum Beispiel Josef Schanel, Matthias Wissnet, war nicht mehr viel zu tun. Weil ja das Allermeiste wiederverwendet werden kann. Für Lau. In dem Sinne. Das macht natürlich den Band an sich sehr günstig. Weil ja für das alles schon bezahlt wurde, in dem Sinne. Als die Bände schon veröffentlicht wurden. Bei der Erstübersetzung. Daher kann man sich erlauben, den auch günstiger anzubieten. Zero, ja, ist natürlich teurer. Zum einen teurer als Conan, weil das ja ein Nischenprodukt ist, während Conan ja durchaus konstante Verkaufszahlen hat, auch eine sehr erfolgreiche Serie bei Egmont Manga ist, während der Zero's Tea Time ein Neuling ist, den keiner kennt, außer uns Fans. Und dafür, dass wir das bekommen, müssen wir wenigen Käufer, also vergleichsweise wenigen Käufer, dann eben ein bisschen draufzahlen, um das ein wenig auch gegenfinanzieren zu können. Und die Zero's Tea Time Bände sind noch ein bisschen größer, ein kleines bisschen. Ja, aber wenn ich jetzt als Durchschnittskäufer da stehe und sage, hey, ich möchte vielleicht irgendwas aus dem Conan-Universum lesen und ich stehe dann davor der Auswahl und ich sehe dann, das sind zwei neue Bände im Regal und das eine kostet 7 € und ist halb so Ding wie das andere, was 6 € kostet, naja, dann mache ich mir ja eigentlich selbst das Geschäft kaputt und dann greift doch jeder eher zu dem 6-Euro-Stück, wenn es ihm darum geht, irgendwas von Conan zu lesen und nicht zum 7-Euro-Stück. So, darauf wollte ich eigentlich hinaus. So, das ist dann irgendwie, also ich verstehe, dass das irgendwie dann ein bisschen taktisch unklug ist, würde ich sagen. So, wenn man sich das dann überlegt und denkt so, was kriege ich dafür raus für mein Geld? Und dann hast du das auch noch direkt nebeneinander im Regal stehen. Aber ganz ehrlich, das Problem, was du ansprichst, das gibt es ja seit dem allerersten Sonderband. Ja. Dass dicke Wände zu Dumpingpreisen neben dünnen Wänden für 6,50 rumstehen. Das Problem ist ja Jahre alt. Ja, aber da gab es schon 70 Bände, als die Sonderbände angefangen haben. Da hast du 70 Bände stehen und dann hast du die Wahl, fange ich jetzt mit Sonderbänden an oder mache ich mit Band 71 weiter? Und dann, ich mache einfach beides. Also wenn ich das Regal sehen würde, ich würde ganz ehrlich, auch obwohl oben links Detektiv Conan steht, ich würde als völlig normaler Durchschnittsfan, der nur die deutschen Folgen kennt, ich würde echt nicht denken, dass das Conan ist. Ich müsste schon ziemlich genau hinschauen, vor allem wenn man nur den Buchrücken erkennt im Regal. Das Detektiv Conan unter Zero ist ja so klein, also das würde ich nicht erkennen. Ja, gut. Beim besten Willen nicht, ganz ehrlich nicht. Ja, doch, nee, das stimmt schon. Also bei mir waren die Cover schon so offen hingelegt, aber ich meine, Zero, das spricht ja sowieso nur die Hardcore-Fans an, die werden alle wissen, worum es geht. Und das würde ja. Wir hatten in Deutschland auch Film 22. Ja, gut, das stimmt. Aber ich würde sagen, wenn wir jetzt Kevins Argumentation folgen, dann würde es ja eher dafür sprechen, zu sagen, okay, dann spielt es keine Rolle, da den Termin nochmal zu verschieben von einem von beiden Veröffentlichungen. Also diese Argumentation folgen. Deswegen würde ich sagen, ja, es bleibt tatsächlich ein wenig kurios oder die Begründung bleibt noch offen für dieses Verschieben. Genau, die Begründung bleibt offen. Kann natürlich sein, dass man sagt, hey, wir wollen nicht zwei auf einmal. Aber wie gesagt, das war schon Monate vorher, stand das schon fest und nicht von uns, das hat Edmund festgelegt. Ne? Also meine Idee war das nicht, dass die beide auf einmal erscheinen sollen. Hast du nicht? Nein, hast du nicht. Nein. Bist sicher? Ja. Bist du nicht der Egmont-Chef? Na, nee, immer noch nicht? Ich war doch der von ProSieben Max. Also, war vor allem. Ja, gut. Schnell einen anderen Hut aufgesetzt, jetzt bin ich der, ja. Also ich persönlich glaube, dass es da nie eine offizielle Stellungnahme zu geben wird. Ich weiß auch nicht, ob der tatsächlich jetzt verschoben wird auf den nächsten Monat oder ob man einfach stillschweigend so, ja, den bisschen so nach hinten rauszögert um einen Monat. So wird es wahrscheinlich dann gemacht werden und einfach so unter den Tisch fallen also gelassen wird. Also wer hat ihn und wer nicht, der wartet einen Monat. Ja, so wird es wahrscheinlich sein und wahrscheinlich wird es wegen des Doppelreleases sein, dass der eine Band dann verschoben wird um einen Monat und ja, also ich verstehe es tatsächlich auch nicht, erstens, wie man diesen Doppelrelease seit Monaten da haben kann, ohne dass er offenbar irgendjemandem aufgefallen ist, außer uns, die bei uns auf conannews.org/Kalender immer in unseren Veröffentlichungskalender gucken, die werden schon lange gesehen haben, dass da ein Doppelrelease ansteht. Und in anderen Monaten dafür nichts und im nächsten Monat dann auch nichts und da auch nichts und nichts und man hätte so viele Möglichkeiten, das so ein bisschen zu streuen und zu verteilen, aber... Genau, also was mir wichtig zu sagen ist, ich habe nichts gegen die Verschiebung, das finde ich voll okay. Ich habe was dagegen, dass die Verschiebung kommt, nachdem ich mein Band gekauft habe. Das verstehe ich einfach nicht. Ja, wo soll Egmont wissen, wann du dein Band kaufst, also... Jetzt bin ich wieder schuld, ja. Natürlich. Die wollten sich halt einfach an die Kategorie anpassen, unter der Detective Conan läuft. Mystery. Das ist einfach alles ganz kurios. Mm. Und hier wird das einfach ein Rätsel aufgegeben, ja, damit sich die Fans dann davon getriggert fühlen und versuchen, dem Ganzen einen Sinn zu geben. So wie wir gerade. Dann kommt später ein Spin-off zum Egmont Verlag, warum sie die Bände so mysteriös verschieben. Ja, ich merke schon, ja, da ist Potenzial da. Und als kleine Pointe noch am Ende dieses Segments steht dann, dass während ich geguckt habe, wo ist denn eigentlich die Lone Wolf Edition hin, dann im Shop ich plötzlich auf Zeus Teen Time Band 6 stieß bei Egmont Manga, der für den 4. März 2022 geplant ist, der Band. Der Nachfolger von einem Band, den es auch schon nicht gibt. Und wie gesagt, für Band 5 gibt es inzwischen, also für Band 5, als der ursprünglich mal angekündigt wurde im Egmont Shop, gab es noch nicht genug Kapitel Zeus Titan für den fünften Band überhaupt. Jetzt gibt es genug für den fünften Band. Der fünfte Band ist aber noch nicht draußen, ist auch in Japan nicht angekündigt, steht nicht in den Release-Listen aktuell drin. Und jetzt wird auch noch bei Egmont Band 6 gelistet, für den es jetzt auch wieder nicht genug Kapitel gibt, als dass es überhaupt einen sechsten Band geben könnte. Ist der denn in Japan schon angekündigt worden? Nee, der fünfte ja schon auch nicht. Weder fünf noch überhaupt sechs. Für sechs, wie gesagt, nach fünf haben wir aktuell drei Kapitel für einen Band. Wenn es in Japan irgendwann mal einen fünften Band gibt, den es nicht gibt und der nicht angekündigt ist, wie gesagt. Band, das ist so genial. Das ist wirklich also so Band geil. 99. Band 99 stand ja mal ursprünglich für April drin, bevor bekannt wurde, dass er in Japan auch erst im April kommt. Und dazu hat Marco damals geschrieben, im Shop stehen in der Regel, also Marco Walz ist der verantwortliche Redakteur für Detective Conan bei Egmont Manga und der hat auf Twitter dazu geschrieben, im Shop stehen in der Regel die ursprünglich geplanten Termine, bis wir aus Japan verlässliche Angaben / Updates zum Release bisher nicht erschienener Bände bekommen. Und das sind dann Platzhalter. Also scheinbar rechnet Egmont Manga damit, dass es irgendwann einen sechsten Band gibt. Und da haben sie schon mal einen Platzhalter für drin. Warum dieser Platzhalter öffentlich sein muss, weiß ich nicht. Komisch. Und ich frage mich, wann sie eigentlich mal merken, dass, also bei der Weekly Show on Sunday ist es immer so, die haben immer eine Liste für den nächsten Monat, was da an Bänden rauskommt. Und also jetzt hatten wir noch Juni zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung. Das heißt, da stehen dann noch die Releases dann für Juli. Und mit der nächsten Ausgabe der Shonen Sunday nach diesem Podcast, das ist dann ja in der nächste Mittwoch, dann wird auf der Webseite auch aktualisiert die Liste und dann kommt da die August-Liste rein. In der Juli-Liste steht Zeus Teen Time Band 5 nicht drin. Und wenn es jetzt in der August-Liste drin steht, selbst wenn, was nicht gesagt ist und vielleicht gar nicht erst passiert, aber selbst sollte jetzt noch spontan Zeus Teen Time Band 5 im August 2021 in Japan rauskommen, dann kann ihn Egmont Manga trotzdem nicht so schnell in Deutschland das rausbringen. Unmöglich. Mit Coverabgabe, Genehmigung und so geht alles nicht. Und deswegen frage ich mich, wann merken Sie in Ihrem Shop, wann aktualisieren Sie das mal, dass es diesen Band nicht gibt und dass er so nicht rauskommen wird? Und vor allem, wenn Sie nicht einsehen wollen, dass es den nicht gibt, dann sollen Sie diesen imaginären Band wenigstens bitte endlich verschieben. Ja. Ich meine, der ist immer noch nicht verschoben worden. Ich glaube, das ist dieses Problem mit diesen Platzhalterdaten tatsächlich, was ja auch bei Conan schon präsent war mit, wie Lasse sagte, mit Band 99, der erst im April erscheinen sollte, dann doch nicht. Aber das ist ja schon viel, viel länger so, seit eben Egmont den japanischen Stand mehr oder weniger erreicht hat. Und den, ja, wir hatten ja auch früher schon mal, als nur Conan veröffentlicht wurde, ich glaube noch keine Sonderbände und nix, noch nicht mal die Anime-Film-Comics, da hatten wir ja durchaus Wartezeiten von 6 Monaten, bis ein neuer Conan-Band erschienen ist, ohne dass irgendwas dazwischen war, was dann wirklich ja, traurig war. Wir hatten jetzt, wie ich schon sagte, Anime-Film-Comics, Sonderbände. Ja, okay, Short-Stories sind schon ein bisschen her. Und jetzt Zero's Tea Time. Und wahrscheinlich ist es so, dass sie das Egmont Manga, wenn halt ein neues Programm ansteht, machen sie ja jedes halbe Jahr, also mal Halbjahresprogramme, dass sie dann überlegen, was könnte da alles neu erscheinen? Und bei Conan ist man halt so ungewiss und hält sich deswegen lieber mehr Kapazitäten wahrscheinlich frei, als tatsächlich im Endeffekt benötigt werden und sagt dann zum Beispiel, ja, es erscheint ein neuer Conan-Band, zwei neue Zero's Tea Time-Bände, obwohl die gar nicht erscheinen werden. Also, ja, warum das dann nach außen dringt, ist die andere Frage. Aber, ja, wahrscheinlich planen sie das intern so, damit dann halt auch Marco Walz entsprechend diese Kapazitäten hat und nicht noch Serie XY zugeteilt bekommt und die betreuen muss, weil, ne, es erscheinen ja keine Conan-Bände, dann kann er halt auch hier Chainsaw Man oder was ich was betreuen. Bei allem Respekt, da hat Lasse aber trotzdem völlig recht. Warum muss das in die Öffentlichkeit? Ja, das eigentlich nicht. Frage ich mich nämlich auch gerade, weil dann kommt nämlich die Öffentlichkeit und sagt, ja, aber hier, ihr habt den da angekündigt, da will ich den haben. Und dann? Ja, meist ist es ja so, dass wenn Egmont Manga ein neues, sagen wir, Sommerprogramm veröffentlicht, an irgendeinem Datum, dann veröffentlichen sie ja eigentlich immer nur, was es für neue Serien gibt und natürlich auch welche neuen Conan-Sonderbände, weil das sind ja im weitesten Sinne neue Serien, also neue Einzelbände, One-Shots oder was ich was. Mhm. Und dann ist es eigentlich in der Regel so, dass ein, zwei Tage später plötzlich für Conan-Bände, die regulären, und für Zero's Tea Time-Bände Daten bei Amazon auftauchen, woher auch immer die dann wieder stammen, ob Egmont die da einträgt, und dann kommen diese Daten auch in den Egmont-Shop in, ja, ein, zwei Wochen später oder so. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Und irgendwie dringt das dann in die Öffentlichkeit, was aber eigentlich überhaupt nicht sein sollen dürfte oder so. Ich verstehe das auch nicht. Also, ja, klar hat es lange Vorlaufzeiten immer und, ja. Ich habe jetzt nochmal kurz geguckt, weil mich das interessiert hat. Zero's Tea Time Band 6 steht auch bei Amazon schon drin und kann man da auch schon vorbestellen für den 4. März 2022. Zwinker. Ja, klar. Na dann los! Was soll er? Also, ich weiß nicht, ich fand die Erklärung von Philipp tatsächlich gar nicht so schlecht mit den Kapazitäten, aber wie gesagt, dieses, warum muss das im öffentlichen Raum stattfinden? Da weiß man natürlich nicht, wie das intern mit der Kommunikation geregelt ist, wenn die gar nicht in dem Sinne keinen internen Kalender besitzen, sondern wenn alles nur über diese eine Kalenderkommunikation stattfindet und erstmal ein Termin eingetragen werden soll, einfach damit er da drin steht und das dann erstmal egal ist. Und so wird es ja, glaube ich, bisher immer gehandhabt. Also es ist jetzt nicht das erste Mal, dass diese Sachen so passieren. Dann ist das natürlich für die Fans doof, gerade für die Leute, die neuer sind oder die das nicht so aktiv verfolgen. Ich meine, für die Leute, die das wirklich aktiv verfolgen und das auch häufiger mitkriegen, die werden sich ja jetzt ihren Teil schon denken können. Die kennen das ja dann mittlerweile. Ich meine, dann rechnest du nicht mit dem Termin. Das tun wir ja im Endeffekt auch nicht. Wir wissen auch, dass der Termin so nichts wird. Und aber das ist natürlich, gibt halt kein Vertrauen in diese Informationspolitik im Endeffekt. Nur ich könnte mir halt gut vorstellen, dass die Erklärung, die Philipp gegeben hat mit den Kapazitäten, gut passt, weil das erinnert mich an so ein paar Dinge bei mir von der Arbeit her, wo das auch immer mit den Anträgen gemacht wird. Da wird auch immer alles Mögliche reingeschrieben, damit man da möglichst viele Gelder reinkriegt oder mehr Leute zugeteilt kriegt, weil es da halt auch schwieriger ist, an Kapazitäten ranzukommen. Und das ist sehr ähnlich. Also das könnte halt schon wirklich ein guter Grund sein. Vielleicht hat das ja auch was mit den Buchläden zu tun, dass die entsprechend vorgewarnt werden, so hey, im April 2021 könnte Conan Band 99 erscheinen, haltet da mal einen Regalplatz frei, was Kevin vorhin auch sagte, und dann ist es ja viel einfacher zu sagen, nee, der erscheint doch gar nicht im April, der erscheint erst viel später, weil ne, nachträglich so einen Platz freizuschaufeln ist natürlich deutlich anstrengender, als einen Platz frei zu haben, den man dann mit was anderem belegen kann. Wobei das natürlich die gleiche Problematik ist, wenn du den Band dann von April auf August verschiebst, dann musst du plötzlich im August als Buchladen irgendwas freischaufeln, so, oder als großer, in der großen Lagerhalle oder so. Ich weiß nicht, wie da die internen Abläufe sind, aber. Nagelt mir nicht drauf fest, aber ich meine mich zu erinnern, einen dieser Ninotaku, das ist ja so ein Anime-YouTube-Kanal und Webseite, der hatte mal so ein Format Fan fragt Firma, wo er auch Manga-Redakteure aus Deutschland befragt hat. Und ich meine, dass mal einer der Redakteure in einem Interview gesagt hat, dass sie dem Buchhandel an sich so mindestens ein halbes Jahr vorher, wenn nicht sogar noch länger, neue Releases melden müssen und dass das an Vorlauf da sein muss. Ich meine nicht mindestens 6 Monate, eigentlich meistens auch mehr. Also dann diese groben Vormeldungen, hat dann wirklich einen großen Vorlauf, wie du das sagst. Das stimmt sehr schon. Sehr grob auch, ne? Ja. Mm. Nur eben, warum muss das, ja, können sie auch so machen, aber wie gesagt, warum steht das im Shop? Warum steht das auf Amazon? Warum ist jetzt Zero's Tea Time Band 6, den es nicht gibt, Nummer, Platz 14.878 in der Amazon-Bestsellerliste, Kategorie Manga? Also, wenn das Ich will mein Geld zurück. wenn das dann irgendein Shop, an den Egmont diesen Band potenziell im Voraus 6 Monate verkaufen möchte, wenn der das dann leakt, oder meinetwegen auch Amazon ist ja auch ein großer Buchhändler sozusagen, meinetwegen auch Thalia, Hugendubel, wir machen hier keine Werbung für irgendjemanden, wenn die das vorher wissen, dass Band 99 dann und dann kommen könnte, dann ist es ja auch okay, dass es dann so in die Öffentlichkeit dringt, auch zu uns dringt, aber wie ihr schon alle sagtet, ne, Egmont packt das ja in den eigenen Shop und gräbt sich damit so auch das eigene Grab. Vorher, wenn das bei Amazon auftaucht und so, dann hat Egmont ja nie etwas offiziell bestätigt. Band 99 im April, nee, ist nie bestätigt gewesen. Zero Seed Time Band 6, nee, offiziell gibt's den gar nicht. Auch wenn der bei Amazon auftaucht, hat Egmont ja gar nichts mit zu tun. Aber wenn sie das in den eigenen Shop reinpacken, mit einem Datum versehen, Und die dann geben sind sich sie noch die leider. Mühe, die geben sich noch die Mühe und machen ein vorläufiges Cover. Ich weiß auch nicht, wer bestellt denn den Band im Egmont-Shop 6 Monate vor oder noch früher vor Release? Ja, kann man natürlich machen, Soll ich aber. stornieren? Nee. Ja, und dann über Amazon, über unseren Link kaufen, damit wir da ein paar Cent kostenfrei natürlich für abbekommen. So funktioniert das. Mach ich. Aber man muss sich das doch mal ehrlich überlegen. Jetzt stellt euch mal vor, der Mediamarkt, der stellt bei sich rein, irgendwie, ich verkaufe die PlayStation 6 vorbestellbar. Ja, schon wahrscheinlich ja oder so. Das ist doch völlig. Also ich meine, es ist ja so, dass er nicht mal Band 5 da ist. Und dann schon Band 6. Also eigentlich ist es so, die verkaufen schon die PlayStation 7, obwohl es sie noch gar nicht gibt. Das ist doch Das irgendwie. wird so geil. Ja, also ich weiß nicht, ich finde das doch sehr, sehr amüsant größtenteils. Ich kann da gut drüber lachen. Ich habe es nicht vorbestellt. Ich habe da noch nichts hin überwiesen und nichts. Da kann ich ja, mir meinen Spaß damit erlauben. Finde es aber sowas von, weiß nicht, das ist also sowas von Das. krass, dass das niemandem aufgefallen ist, dass es die Bände einfach noch gar nicht gibt. Ja, klar, es ist wahrscheinlich, dass auch Sony nochmal irgendwann eine Konsole rausbringt. Genauso wie wahrscheinlich sein wird, dass es auch irgendwann mal ein Zero's Tea Time Band 5 geben wird und vielleicht sogar mal irgendwann ein Band 6. Aber das ist ja sowas von kurios, dass man das so jetzt schon mit reinpackt. Ja. Also was ich dir auf jeden Fall empfehlen würde, von der Tiefpreisgarantie nicht abrücken, ne? Also die musst du mitnehmen, auf jeden Fall. Die PlayStation PlayStation 6. 6. Ja, Ja. ja. Wenn die dann noch eine Woche später auch im offiziellen Sony-Shop auftaucht, sofern es überhaupt einen gibt, dann ja, sollte man sich wirklich Gedanken Ja, machen. ansonsten sehen wir das einfach nicht so pessimistisch und hoffen darauf, dass es einfach einen Deutschland-exklusiven Zero's Tea Time Band 5 gibt, noch bevor der in Japan erscheint. Das wäre doch mal was. Größte Verkaufsargument ever. Also ist eigentlich klar, dass das wieder alles nach hinten verschoben wird. Das muss ja so kommen. Ich glaube, Wiebke sagte das vorhin, dass man als Conan-Fan es ja schon gewohnt ist. Die Bände, die rutschen alle immer nach hinten. Genauso wie bei Kaze eigentlich auch fast jede Veröffentlichung. Die Conan-Filme und Boxen, ich glaube, in letzter Zeit gar nicht mehr. Okay, Boxen gibt es jetzt nicht mehr. Zumindest vorerst nicht mehr. Anderes Thema, anderes Fass mache ich hier nicht auf. Aber ja. Die Conan-Bände, die verschieben sich ja eigentlich inzwischen immer nach hinten, eben wegen dieser Platzhalterproblematik. Und wer da im Endeffekt schuld ist, also ich glaube nicht, dass EMA da alleine schuld ist. Ich glaube auch der Band 99 Release sollte in Japan ja auch schon früher stattfinden, ein halbes Jahr früher, war zumindest zu erwarten. Vielleicht wissen sie da auch nicht, ob nichts Offizielles. Dann sollte man da aber mal nachfragen. Und ja, also der Sumpf ist offenbar sehr tief, kann ich mir zumindest vorstellen. Ich möchte auch in diesem Zusammenhang, also wir haben das hier noch nie so richtig angesprochen, aber eine Sache, wo wir jetzt gerade schon mal bei dem ganzen Thema Tea Time sind, ich sehe das auf Amazon jetzt gerade und ich checke die Egmont Manga Website. Tea Time wird immer noch Immer noch, zusammengeschrieben auf Amazon ja. und ich gucke in den Egmont Shop und es ist immer noch so, dass Tea Time da immer noch zusammengeschrieben wird. Also Tea und dann einfach als ein Wort, klein und alles und im Egmont auf Egmont Manga.de sind auch immer noch die vorläufigen Cover drin, außer bei Band 3. Und Marco Walz hat da im März schon auf Twitter geschrieben, dass das ein Problem mit der Technik ist von der Hauptwebseite, mit der Schnittstelle wegen neuer Website und so, dass die Techniker dran sind. Jetzt 3 Monate später ist immer noch vorläufige Cover und Tea Time ist immer noch zusammengeschrieben, obwohl es ja offensichtlich Und nicht so genau, sein soll. also, okay, angenommen, das mit der Technik stimmt, okay? Sagen wir mal, das stimmt. dann würde ich doch aber, wenn ich einen neuen Band, zum Beispiel einen, den es nicht gibt, wenn ich den einpflege, dann kann ich da doch beim neuen Eingeben darauf achten, dass das zwei getrennte Worte sind. Oder bin ich jetzt völlig falsch? Nee, du machst einfach Copy-Paste vom vorigen Band und änderst genau. Einfach die Zahlen. Mensch, was bist du denn für ein Anfänger? Das war so, das haben wir immer so gemacht, das wird schon richtig sein. Der Praktikant weiß es halt nicht besser. Also da seid doch mal nicht so gemein zu den armen Praktikanten, die das da einstellen. Du meinst der eine Praktikant hier für den Shop? Genau. Nein, also. Doch, warum nicht? Ja, also, ja. Vielleicht also, kochen wir das hier heißer, so als es gegessen wird. Projekte von irgendwem. Ja. Ich weiß tatsächlich, dass es bei Amazon sehr schwierig ist, wenn man da etwas eingetragen hat, das im Nachhinein wieder zu verändern, auch als separater Verkäufer. Aber es ist im eigenen Egmont-Shop, sollte es Egmont doch hoffentlich hinbekommen. Und ich weiß, es ist nicht der Shop von Egmont Manga, sondern auch noch von den anderen Egmont, Labeln. Aber trotzdem sollte man es definitiv hinbekommen. Da werden irgendwelche Personen, werden dafür verantwortlich sein und hoffentlich mehr als eine Person. Mutmaßlich bekommt ihr noch Geld dafür, dass sie es falsch machen. Ja. Aber da sollte es auch möglich sein, dass man dieser Person eine E-Mail schickt mit: Hey, wir haben unseren vorläufigen Arbeitstitel Zero's Tea Time zusammengeschrieben, geändert in Zero's Tea Time, mit dem richtigen Apostroph am besten auch noch. Und dann schickt man der Person noch die finalen Cover natürlich. Und dann wird das alles eingepflegt. Ja, aber was ist denn, wenn diese Person jetzt gerade 6 Monate krank ist? Oder im Urlaub, ne? Ja. Ja, das... Ja. Kann natürlich alles sein, also auch mit Corona und so, das ist ja heutzutage, ne, kann sich ja alles verschieben und so. Ja. Ich denke, wir haben alles gesagt. Ich fasse mal ganz kurz zusammen. Wir finden es witzig, wir verstehen es nicht, aber wir nehmen es, wie es kommt. Ne? Ja, ja. Genau. Und ist auch alles nicht böse gemeint. Wir wissen ja nicht, wer im Endeffekt der Schuldige ist oder ob es überhaupt einen Schuldigen gibt und sind ja alles nur Mutmaßungen. Und außerdem, also. Wir kaufen das doch sowieso, ne? Also. Ja. Richtig. Ja, alles gut. Machen wir doch. Wir kaufen auch Band 6, den es nicht gibt. Ehrensache. Und wir kaufen ihn ein zweites Mal, selbst wenn es ihn dann immer noch nicht gibt. Also, richtig. Das hast du gesagt. Macht er auch. Ein anderer Sonderband, der uns laut Shop in diesem Jahr noch erwartet im Dezember und laut Programm, ist die Detective Conan Fan Edition, zu der wir ja abstimmen dürfen. Und diese Abstimmung der besonderen Fälle, die ist jetzt gestartet, nicht wahr, Kevin? Völlig richtig. Und ich finde ganz ehrlich, das ist ein riesiger Grund zur Freude, weil das eine absolute Premiere ist. Es gab schon mal Abstimmungen, aber noch nie durften wir unsere ganz eigenen, unsere eigene Fall-Top-Liste zusammenstellen, an Egmont Manga absenden und dann schauen, was am Ende dabei herauskommt, nämlich ein Sonderband mit maximal 512 Seiten. Hammer, also ich freue mich riesig drauf. Ich bin ganz ehrlich, das ist mein Highlight des Jahres, auch wenn man es vielleicht nicht nachvollziehen kann. Und obwohl wir alle Fälle schon kennen, alle schon gelesen haben und so weiter, für mich ist das aber etwas ganz Besonderes. Und ich denke schon seit vielen Jahren daran, ich habe auch mit Steffen früher schon darüber öfter gesprochen, warum man denn nicht mal bei Egmont Manga sowas mal macht. Er ist immer so ein bisschen ausgewichen, könnte man mal machen und so, ne, vielleicht, ne, irgendwann. Aber dass das jetzt wirklich jetzt in diesem Moment Realität ist und wir am Ende einen solchen Manga haben werden, finde ich einfach nur ganz ehrlich verdammt geil. Und ich freue mich wirklich. Ich kann es nur noch mal sagen, ich freue mich riesig. 29 Kapitel kann man nun natürlich je nachdem unterteilen. Kommt ja auch drauf an, welche Fälle nun unsere Top-Favoriten werden am Ende. Aber ich denke, das wird ein absolutes Highlight. Ja, ich freue mich. Ja, also ich kann auch verstehen, dass man da ein bisschen skeptisch ist, was die ja, was diesen Sonderband angeht, auch von Seiten von Egmont Manga, denn es ist ja wirklich ein großer logistischer Aufwand, erstens so eine Abstimmung online zu bringen, dann noch, na, jetzt haben wir auch ein Gewinnspiel passend dazu, dass man da auch, wenn man seine Sachen einreicht, entsprechend was gewinnen kann, und dann muss es natürlich nachher noch gesichtet werden, aufgeteilt werden, passen zu einem Band, und dann, vielleicht passt es am Ende nicht mit der Kapitelzahl, da muss man da irgendwelche Kompromisse finden. Und ja, es ist schon, ja, wie ich sagte, ein enormer Aufwand, der dahinter steckt, als wenn man jetzt, ja, ich mach mal ein Shinichi Returns Again und schnapp mir die nächsten Kapitel mit Shinichi und hau die da zusammen. Andererseits bringt man so natürlich die Fan-Community dazu, auf die Seite von Egmont Manga zu gehen, abzustimmen, Lieblingsfälle einzureichen, sich mit Conan auseinanderzusetzen. Ja, also finde ich wirklich sensationell, die Fan-Voting-Selection, ich glaube, so hieß sie in Japan, war ja auch immer schon von mir so ein kleiner Traum, dass er nach Deutschland kommt. Also ja, jetzt von auch mir wirklich, auch. Wirklich sensationell. Und ich bin wirklich, muss ich tatsächlich sagen, erschüttert, wie gering die Resonanz in der hiesigen Community ist. Denn ja wir haben es natürlich alles geteilt bei Social Media, aber wirklich so ich die... Ich finde es auch echt traurig. Das große positive Feedback ist bisher ausgeblieben. Vielleicht kommt das noch bis zum 7. Juli, kann man glaube ich abstimmen. Genau, es gibt 9 Tage Zeit zum Abstimmen insgesamt. Ihr reicht ein, entweder auf der Webseite ist verlinkt unser Conan-Wiki mit der Liste aller Fälle. Ihr nennt den Fall oder ihr nennt die Kapitelnummern oder ihr nennt den Titel, einen oder mehrere zusammengehörige Kapitel, den Namen des Falls, wie gesagt, ihr macht das, wie ihr wollt. Ihr könnt auch einfach nur den Fall beschreiben, vielleicht mit der Bandnummer. Vielleicht, ja, das war der eine, den habe ich bei RTL 2 am 8. August angeschaut. Oh je. Ne, wie ihr das wollt. Das wird schwer. Na, aber wir kriegen das hin. Nicht also, wahr, Philipp? Ich fand es sehr lustig, als, ich weiß gar nicht, wo das war, ich glaube, bei Twitter könnte es gewesen sein, hatte eine Person geschrieben, dass sie den UFO-Fall sehr gerne drin hätte, und ich dachte nur so, ah ja, mir ist klar, welcher Fall es ist, aber nein, bitte nicht in diesen Sonderband. Alles, nur das nicht. Da musst du erstmal UFO, ja. Da geht also erstmal die Recherche los, ne? Ich muss dir sagen, ich finde es total super, dass diese Schwelle mitzumachen so niedrig ist. Das, was Kevin gerade aufgezählt hat, ne? Man muss ja gar nicht irgendwie dann die Fallnummer wissen oder den Namen. Es reicht es auch zu beschreiben und so. Also das finde ich super cool, weil da die Schwelle einfach mega niedrig ist, an jeden da mitzumachen, der da irgendwie, weiß nicht, sagen will, hey, da gab es doch mal den Fall und den Fall, dass jeder den da einreichen kann, ohne da jetzt irgendwie ein Experte zu sein oder sowas. Weil wir hatten da vorher mal drüber spekuliert, wie das ist, ob uns da irgendwann eine Auswahl gibt an Fällen oder irgendwie sowas mit einer Dropdown-Box, die dann, weiß ich nicht, über den ganzen Bildschirm geht, weil da so viele Fälle schon erschienen sind. Von daher finde ich das so, wie es gemacht wurde, finde ich total super. Ich finde auch die Fan Edition generell super. Ich bin noch ein bisschen skeptisch. Ich warte noch ab, was denn dann im Endeffekt bei rauskommt, bevor ich sage, ja, das ist mein Highlight des Jahres. Es hat auf jeden Fall das Potenzial dazu. Aber wenn dann am Ende, weiß ich nicht, Detektiv Conan Band 1, Kapitel 1 bis 8 abgedruckt wird, weil das die meistgevoteten Kapitel sind, dann denke ich mir halt, naja, gut, dann erfüllt das nicht so ganz meine Erwartung. Aber ich hoffe mal nicht, dass es so laufen wird und dass da auch super coole Fälle drin ja, zu lesen sein werden. Und ja, also finde ich insgesamt wirklich super. Bin noch ein bisschen skeptisch, was bei rauskommt, und weiß auch ehrlich gesagt noch nicht, ich habe auch noch nicht mitgemacht, welchen Fall ich einreichen will, welcher mein Lieblings ist, vielleicht einer mit Al-Haibara, werden wir mal sehen. Und was für Egmont natürlich noch das super Tolle ist, die sehen ja auch, was ist beliebt, ne? Also wenn da jetzt ein Haufen Heiji-Fälle oder sowas noch reingevotet werden, weil die noch nirgendwo in einem Sonderband erschienen sind oder schon erschienen sind, aber keine Ahnung, man kann ja auch ein bisschen die Beliebtheit dann, sage ich mal, messen von bestimmten Charakteren oder bestimmten Fällen und dann sagen, können wir das vielleicht nochmal irgendwann später mit einer Sonderband abdecken, quasi wie so Creepy Cases, wenn man sagt, naja, das können wir irgendwie alles darunter fassen oder keine Ahnung. Ja, so, also ich glaube, das ist auch ganz gut für Egmont Manga, dass sie da auch einen Gewinn rausziehen und dass sich die Mühe, glaube ich, lohnen kann, wenn man das gut auswertet. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Sonderband, ich weiß natürlich auch nicht, was rauskommen wird, aber ich bin sehr stark oder ich gehe davon aus, dass sehr viele Fälle RTL-2-Fälle sein werden und wir eine RTL-2-Fan-Edition bekommen werden. Ich hoffe, es werden einige Fans dagegen steuern und ja, ich hoffe auch, dass der London-Fall zum Beispiel nicht mit reinkommt, denn er füllt ja gleich ein Drittel des Sonderbandes. Ja, ansonsten mal abwarten. Also, ja, Aber kann man tatsächlich, wie Johannes sagte, gut sehen, was beliebt ist. Und es gibt ja auch diverse Themen, unter denen man was zusammenfassen könnte. Winter Edition, Romance Edition. Vielleicht aus Japan noch was bringen, wenn man merkt, es sind hier sehr viele Fälle mit der Familie Akai populär. Da bringt man die Family Akai Selection oder wie der in Japan hieß oder so. Man kann ja mal gucken. Ja, ich finde auch, also wir werden in Anführungszeichen niemals wieder etwas so, nochmal in Anführungszeichen, Repräsentatives erhalten wie jetzt. Das ist wirklich die Fan-Edition von uns. Und ich bin, das klingt total bescheuert, aber ich bin voll im Hype. Ich freue mich so sehr zu sehen, was hier bei uns die Lieblingsfälle sind in Deutschland und Österreich, ne? Und Schweiz ein bisschen. Ja. Liechtenstein, achso, in dem Moment. Ja, genau. Ich bin echt mega gespannt, Luxemburg. Und ganz ehrlich, ich muss auch euch nochmal rügen, denn zum Zeitpunkt der Podcast-Aufnahme, ich habe mal in den Analytics nachgeschaut und also entweder ihr seid alle so toll und kennt auf Anhieb den Fall, den ihr da reinknallen wollt, oder naja, also es klicken nicht wirklich viele auf den Link zum Conan-Wiki. Und die wenigen, die bisher geklickt haben, also wenn das, wenn auch nur von denen, wenn wenigstens die alle abgestimmt haben, dann ist das schon echt traurig. Das ist zu wenig. Es ist doch ganz klar, die gehen einfach alle auf die Egmont-Seite und schreiben rein, bitte den UFO-Fall. Und fertig ist das. Na gut. Also, na gut. Ich würde an der Stelle auch einfach nochmal daran appellieren, dass es nicht darum geht, wirklich den besten Fall zwingend raussuchen zu müssen in dem Sinne, sondern sich halt da vielleicht auch von der Nostalgie, die man hat, zu leiten, weil es sind so viele Fälle und man wird für, werden bestimmt, wenn man Fan ist, 3 bis 4 Fälle einfallen, die man alle da drin haben möchte. Und vielleicht ist es das, was es so schwer macht, dass man sich nicht entscheiden kann. Aber im Zweifel sollte man da vielleicht wirklich einfach auf seinen Bauch hören und dann sagen, okay, der Fall ist es, den habe ich als, keine Ahnung, als Kind ganz häufig mir angeguckt. Ja, einfach rein. Einfach benennen. Ich habe das auch im Endeffekt so gemacht. Ich habe jetzt keinen Fall genommen, von dem ich jetzt wusste, der ist jetzt der krasseste oder das ist der spektakulärste, sondern das war einfach der Fall, wo ich mich erinnern konnte, den habe ich 5-mal gelesen im Manga als Kind. Ich habe den immer wieder gelesen und immer wieder und das wusste ich halt einfach und deswegen habe ich den halt im Endeffekt genommen. Die Lieblingsfälle der Leser eben, darum sollte es gehen. Ja, genau, darum geht es ja. Und bitte, bitte, ich muss es nochmal sagen, bitte macht alle mit. Das ist für euch Fans, die ihr seid, kein Aufwand in dem Sinne. Ihr kennt die Fälle, ihr wisst vielleicht auch, welchen ihr mögt oder welche ihr mögt. Sucht euch einen aus, knallt ihn einfach rein und dann haben wir am Ende eine richtig geile Fan-Edition, auf die ich mich echt mega freue. Weil das ist etwas, was wir so noch nie hatten und höchstwahrscheinlich auch nie wieder danach haben werden. Das müsst ihr euch echt da müsst ihr euch das echt mal vor Augen halten. Und wenn das floppt, also in dem Sinne floppt, dass wenig Menschen teilnehmen, dann ist das echt schade und bitter. Und da wollt ihr nicht schuld dran sein. Ich auch nicht. Also, geht wählen. Und übrigens ist dieser Sonderband auch schon vorbestellbar. Da haben wir es wieder, unser beliebtes Thema. Ja, macht mit. Mich freut es ja ganz persönlich fast am meisten, dass das Conan-Wiki jetzt quasi Egmont Manga approved ist. In Sachen, das ist so gut, da können wir einfach in unserem offiziellen Ding drauf verlinken. Vor allem, wie schön das formuliert wurde, ne? Ich hab Marco erstmal Küsschen geschickt. Perfekt. Ja, voll toll. Dann würde es mich nicht wundern, wenn der Link demnächst wieder rauskommt. Toll. nein, natürlich nicht. Also, es steht ja wirklich toll, ne? Also, ich lese mal vor. Oder benutzt einfach diese hervorragende Auflistung aller Fälle von Conan-Wiki. Wow. Wow. Geht das runter wie Öl? Wie Salatöl? Oder wie... Oder was für ein Öl? Wow. Herrlich. Ich kann mich gar nicht entscheiden an der Ölsorte. Rapsöl. Ja. Ich bin ja auch sehr gespannt, in welcher Reihenfolge denn später die Fälle im Band abgedruckt werden. Das wird wahrscheinlich die Reihenfolge sein nach Beliebtheit, hoffe ich zumindest, und nicht nach Chronologie, wie sie in der Serie aufgetaucht sind, sondern nach Beliebtheit, ich hoffe sehr, dass am Anfang der UFO-Fall und dann geht es stückweise bergab. Und ich will am liebsten auch Sonderseiten in diesem Band gerne haben, wie das Abstimmungsergebnis genau aussah. Ja. Oh, ja. Das will ich auch. Oh, ey, komm, mach mal, hier. Schreib das auf. Die Japaner machen das ja, in anderen Serien gibt es ja ganz oft Beliebtheitsabstimmung für Charaktere, was dann in den Serien auch meistens in Zeichnungen verwendet wird, aber zumindest in Extra-Seiten mit Infos. Und so in etwa hoffe ich, dass das auch in der Fan-Edition sein kann. Weil ich meine, sie haben dann all diese Statistiken, wenn sie das alles auswerten und so, dann kann man die doch auch abdrucken und noch ein paar Seiten füllen. Warum denn nicht? Das ist doch cool. Ja, ich würde es auch voll feiern. Man könnte auch, man hat wirklich genug zu tun und ich denke, egal was kommt, ich freue mich wirklich. Ich freue mich wirklich, ich muss es sagen. Vor allem kann man das Con-Wiki schön editieren, dann für die, dieser Fall ist bei der Abstimmung zur Fan-Edition mit so und so viel Stimmen auf Platz X gelandet. Da werden die Trivia-Sektionen explodieren auf im Con-Wiki. Ja, wundervoll. Da freue ich mich auch schon drauf. Bitte, bitte, bitte mach das. Schlabber, schlabber, schlabber. Kommen wir nun zum Detective Conan Weekly. Auch ein Projekt, was ja auch ein bisschen mehr Engagement vertragen könnte in Deutschland dafür, dass es so ein Meilenstein ist. Genau wie diese Abstimmung. Kapitel 1073 bis 1075. Wir hatten ja in den letzten Wochen berichtet über Verzögerungen im deutschen Release. Aber jetzt ist inzwischen alles vorhanden und auf Deutsch lesbar. Wir hatten den Fall ja schon letztes Mal ein bisschen angerissen. Ich werde ihn hier jetzt nochmal kurz zusammenfassen, aber auch ein bisschen kürzer, weil so falltechnisch, mysterytechnisch ist da jetzt nicht so viel drin. Conan ist zusammen mit Professor Agasa auf dem Weg zu einem Restaurant in der Präfektur Kanagawa, wo Kuro in einem fancy französischen Restaurant essen will und dafür hat er überran Sonokos Connection mit dem Suzuki-Konzern genutzt, um dann in diesem hochexklusiven Restaurant eine Reservierung zu bekommen. Und Conan und Agasa sind aber zu spät, weil der Professor hat sich ein bisschen verfahren. In Kanagawa ist er nicht so oft. Blöd und dann ist er zu schnell gefahren, weil er wollte die Zeit aufholen, die er dadurch verloren hat, dass er sich nie auskannte und wird dann von einer Verkehrspolizistin angehalten, die sagt, jo, sie sind 21 Kilometer zu schnell gefahren, km/h zu schnell gefahren, das gibt einen Strafzettel und Conan sagt dann auch, Professor, ich habe es Ihnen doch gesagt und die Polizistin, Motorradpolizistin salutiert Conan dann, was er erst ein bisschen komisch findet, aber dann fahren sie halt weiter. Im Restaurant trifft die Gruppe auf Präsident Nanjo, der Chef ist von Suzuki Security, einer Unterfirma des Suzuki-Konzerns, der deswegen mit Sonoko plaudert. Dem wurde als Präsident einer Sicherheitsfirma sein Tresor geklaut, weswegen er im Fernsehen rumgeprallt hat, ja, meine Tresor kann man natürlich nicht öffnen, da hätten sie mich schon mit dazu klauen müssen, wenn sie daran wollen. Woraufhin sein Büro jetzt von Drohbriefen und Entführungsankündigungen überflutet wird, weswegen er mit Mundschutz und Hut nur noch rausgeht und mit Bodyguards angeheuert bekommen hat, die ihm aber nicht ganz so passen, weil er würde, bevor er in diesem Restaurant da exklusiv ist mit seiner Familie und seiner Frau und Kindern, würde er gerne noch mal in seine Stammkneipe gehen und da mit ein paar hübschen Mädels was trinken. Aber das kann er leider nicht wegen den Bodyguards. Blöd. Hm. Er trifft dann in der Toilette des Restaurants auf Agasa und die beiden Männer sehen sich so ein bisschen ähnlich und dann mit Hut und Maske und wenn sie die Jackets und die Fliege und die Krawatte tauschen, und Nanjo bittet dann eben den Professor darum, hey, können Sie mir nicht einen Gefallen tun? Also Nanjo ist in diesem Fall wirklich sehr committed darauf, der dümmste Mensch aller Zeiten werden zu wollen. Also wirklich bescheuerter kann man sich eigentlich nicht verhalten, aber nun ja, er ist ein älterer Herr, das liegt vermutlich in der Natur der Sache. Die Bodyguards vor der Toilette durchschauen die Charade sofort. Agasa geht einfach an ihm vorbei mit den Kleidungen von Nanjo und die bewegen sich keinen Zentimeter. Und als Nanjo dann rausgehen will, weil er denkt, die Bodyguards sind schon weg, huch, die stehen ja immer noch davor. Und die sagen dann, wie sollen wir das eigentlich ihrer Frau erklären? Wir müssen mal ein ernstes Wörtchen mit ihnen reden. Blöd für Agasa, Zwei Leute im Restaurant blicken ihn finster an und halten ihm dann eine Waffe an den Kopf und entführen ihn, weil sie ihn für Präsident Nanjo halten. Die sind also nicht ganz so aufmerksam, haben die Scharade nicht durchschaut. Conan kommt dann der ganzen Sache auf der Spur mit dem Austauschen und mit der Entführung und jagt die Täter dann auf seinem Skateboard über den Highway, wo die Täter in einem Auto fliehen. Er hat mit Agatha Kontakt über die über das Detektivabzeichen und er kommt dann den Entführern nahe, die bemerken ihn und die Frau, die das Auto fährt, sagt sich so, ah, ein kleines Kind, das uns verfolgt, gar keinen Bock und rammt Conan erstmal quasi mit dem Auto, drängt ihn ab, er wird von seinem Skateboard katapultiert und fliegt fast von diesem Highway runter. Doch da nähert sich eine Verkehrspolizistin auf einem Motorrad, nutzt Conans Skateboard als Rampe und springt in die Luft und fängt Conan dort im Flug und landet sicher mit ihm, quasi als rettende Engel, wie sie dargestellt wird, und zwar mit massig Symbolismus, mit buchstäblichen Engelsflügeln in der Zeichnung, die ist natürlich nicht in echt, sie hat nicht wirklich Flügel, das ist Symbolismus, haben manche Fans auch nicht verstanden, tatsächlich gab es ein paar Leute, die dachten, dass es richtige Flügel wären, und rettet Con und stellt sich vor als Chihaya Hagiwara, eine Verkehrspolizistin hier in Kanagawa, die von Conan wissen will, was ist hier eigentlich los? Und Conan erklärt dann das Ganze und Chihaya sagt das alles mit seinem Abzeichen und mit dem hier und Verwechslung und so und sagt dann, ja, aber das klingt alles nicht sehr glaubwürdig, wenn ich das so erzähle, oder? Sagt Conan, aber Chihaya sagt einfach, na, wenn du das sagst, dann ist es so. Sie vertraut Conan offensichtlich sehr, denn wir wissen ja, Hagiwara war da mal was? Ja, richtig, Hagiwara war der Kumpel von Jinpei Matsuda, der damals auch von dem Bomber getötet wurde, von dem Bombenleger. Und Chihaya ist tatsächlich die ältere Schwester von eben besagten Kenji Hagiwara. Und zusammen mit Conan macht sie sich jetzt auf den Weg, die Entführer zu jagen von Professor Agatha. Und natürlich am Ende des Falls, da verrate ich nicht zu viel, können sie den Fall lösen und den Professor retten. Aber wie genau sie den Entführern auf die Spur kommen und deren Tricks durchschauen, das müsst ihr dann selber lesen. Wie gesagt, der Fall fand ich war so ein bisschen an tatsächlichem Mystery ein bisschen dünn. Da war so am Ende des zweiten Kapitels hatte man diesen üblichen Cliffhanger, wo Conan so einen Geistesblitz hat, aber das war jetzt so keine große Sache. Irgendwie fühlte sich das so nebenbei an und der wichtigere Fokus war eben auf Chihaya so ein bisschen. War im Fokus so ein bisschen. Nee, war schon deutlich im Fokus und wir kriegen dann auch ein Flashback für sie. Es ist nämlich so, im Spin-off Wild Police Story, was sich ja um die Freundesgruppe, um Matsuda, Hagiwara, Bourbon, Scotch und Date in der Polizeiakademie dreht, da wurde sie, glaube ich, ab und zu mal erwähnt, nebenbei im Gespräch. Und Gosho Aoyama hat auch gesagt, in dem Q&A von Wild Police Story Band 2 hat er gesagt, wurde er gefragt, gab es noch irgendwas, was sie in der Story einbauen wollten, aber dann nicht konnten. Und dann sagte er, ja, Hagiwaras Schwester, die erwähnt wurde, die hätte ich gerne nochmal vorkommen lassen, aber war dann kein Platz mehr so in der, also haben wir einfach keinen Raum für gefunden in der Handlung. Und scheinbar hat er das jetzt sich zu entschieden, ich hatte hier diese Idee für diese Schwester, baue ich die doch mal im Hauptmanga ein. So. Davon kann man jetzt halten, was man will. Es gibt da sehr unterschiedliche Meinungen zu. Einige, die sagen, Gosho Aoyama sollte nichts Neues mehr einführen. Wir nur noch Organisation ab jetzt und dann die Serie so schnell wie möglich beenden und keine neuen Charaktere mehr, überhaupt nicht mehr, bitte. Und andere sagen, sie sieht aus wie Wermut, obwohl sie nicht aussieht wie Wermut, weil sie hat andere Augen, andere Augenform, andere Wimpern, andere Augenbrauen und eine andere Frisur und eine andere Haarfarbe. Na gut. Und dann gibt es Leute, die stehen ihr ein bisschen positiver gegenüber. Und einer dieser Menschen, der ihr so ein bisschen positiver gegenüber steht, bist, glaube ich, du, Kevin, oder? Ja, und ich habe schon innerlich die ganze Zeit geweint, weil du so ein bisschen gemein ihr gegenüber warst. Du hast recht, der Fall ist jetzt nicht so besonders gut, ja, das ist alles okay. Ich habe alles verziehen, denn Chihaya ist der absolut geilste neue Charakter überhaupt seit langer Zeit für mich. Und ich habe mich von den Spoilern, ich habe mich von ihr so beeindrucken lassen, dass ich die Weeklies alle kaufen musste. Ich habe alle drei Kapitel viermal gelesen, kein Scherz, viermal. Und ich musste viermal über den gleichen Witz im letzten Kapitel lachen. Und ganz ehrlich, die Frau ist der absolute Hammer. Und nach der Aufnahme im Conan-Forum schreibe ich die bei meinen Lieblingscharakteren rein. Könnt ihr nachschauen. Mache ich. Und was ich auch sagen will, also Wermut kann ich jetzt auch nicht so nachvollziehen, ehrlich gesagt. Also Augen, logisch. Haare auch logisch. Frisur fand ich jetzt auch nicht gleich irgendwie. Was ich auch sagen möchte, also mit den Flügeln, wenn es da also wirklich jemanden gab, der dachte, dass die Flügel, ich kann es mir echt gar nicht vorstellen, also das ist doch, ja, okay. Auf jeden Fall geiler Charakter, geile Symbolik dahinter. Ich finde richtig geil, wie sie sich Conan gegenüber nicht komplett öffnet. Sie bleibt ihm gegenüber bedeckt, nennt ihn ja immer nur Junge, statt irgendwie, Conan, ne? Sie kennt ihn ja offensichtlich und ich finde das alles so toll gemacht und den Flashback fand ich toll, den kleinen, und wie sie mit den anderen spricht, fand ich toll und wie sie mit ihm dann, wie sie ihm vertraut, wirklich 100% vertraut, das hat mir irgendwie im Herzen so gut getan, weil das auch mal was anderes ist. Es gibt ja andere Charaktere, die durchaus nicht so lieb zu ihm sind. Und, ja, keine Ahnung, irgendwie, ich habe die drei Kapitel gelesen und die ganze Zeit hatte ich einfach nur ein tolles Gefühl. Und kann man natürlich sagen, ja, aber ich sag dann, naja, lass mich doch ein gutes Gefühl haben. Ich hab das gerne. Und bei dem tollen neuen Charakter erst recht. Was auch immer andere, also, ich möchte aber auch noch ganz kurz zu lassen nochmal sagen, dass es ja offenbar Menschen gibt, ja, soll einfach nur noch straightforward in Richtung Ende gehen. Also, wenn er das machen würde und dabei so ein geiler Charakter dann völlig auf der Strecke bleiben würde, dann, also das hätte sich doch in meinen Augen gar nicht gelohnt, sie wegzulassen. Und wer das echt glaubt, ja, dann tut's mir leid. Also dann habt ihr vielleicht die letzten 20 Jahre irgendwie gepennt oder so, dann eigentlich bin ich schon lange fertig, aber ich möchte gar nicht aufhören. Merkt ihr auch, ne? Möchte jemand schnell übernehmen, bevor ich mich fünfmal wiederhole? Chihaya, Chihaya, also das ist auf jeden Fall, ja, eine freudige Entwicklung. Also ich könnte mir vorstellen, wenn Gosho Aoyama das hier hören würde, wie du diese drei Kapitel lobst, dann würde er sich da auch drüber freuen, weil als Autor... Ich hoffe doch! Ja, als Autor freust du dich ja, wenn du mit deinen Geschichten die Leute begeistert und denen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern kannst. Und genau, ganz kurz, ich sag ganz ehrlich, ne? Es kommt keine Organisation vor, kein Kaito-Kid, nichts mit heimerer Hintergrundgeschichte, gar nichts in der Hinsicht, ne? Und trotzdem, ich habe diesen Fall gefeiert wie nichts Gutes. Ich bin in den Charakter quasi verliebt. Ja. Ja, ist so. Ja. Ja. Obwohl da nichts Relevantes, in Anführungszeichen, passiert ist. Ich hoffe, dass sie von nun... Ich hoffe, dass sie von nun an in jedem Kapitel vorkommt. So. Wir haben ja aber trotzdem über Hagiwara die Verbindung zu Toru Amuro. Du weißt, wie ich das meine. Also in dem Sinne, ich meine, der Fall an sich war ja, wie du schon sagtest, eigentlich nur Hintergrundgeschichte. Es ging ja um sie. Und um den, wie du sagst, und um den Hagiwara-Hintergrund. Der Fall an sich, ja gut, der war nicht so stark, ja, gebe ich zu. Er hat mir trotzdem Spaß gemacht zu lesen. Auch wenn er nicht so... Ja, Genau, auch wenn da kein Mystery-Aspekt war. Er hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ja, aber auch nur vielleicht dann allgemein für diejenigen, die sagen, ah, warum ein unbedeutender Nebencharakter und ah, Phil 25 hat auch mit dieser Gruppe zu tun, da ist er auch Ja, bestimmt nur dafür eingeführt worden. okay. Nee, dann Und ist dann einfach gut, dann hast du recht. ja, Ja, aber okay. selbst wenn man das sagt, so, dann Momiji-Oka zum Beispiel hat auch eine Verknüpfung zur Hauptstory, zum schwarzen Organisationsplot. Ein bisschen indirekt, aber der ist da. Da hat sie auch einen Bezug zu, was dahinter herauskam. Und ich sag mal so, Chihaya ist da schon ein bisschen direkt damit verknüpft. Und wir haben ja jetzt die Situation, dass wir mit dieser Freundesgruppe für jeden der Toten quasi so eine Bezugsperson so haben. Wir haben Sato für Matsuda, wir haben Takagi für Date, wir haben Komei für seinen Bruder, für Scotch, und jetzt haben wir eben Chihaya als Schwester von Hagiwara. Und die, ja, was kann sich da noch ergeben im Zusammenspiel mit Amuro und so? Und Amuro ist ja auch nicht gerade unrelevant für die Hauptstory, also das kann sich alles noch ergeben durchaus. Das würde ich jetzt nicht so unter den Tisch fallen, dass Also du möchtest mir sagen, wir sehen sie noch ganz, ganz oft wieder. Das kann ich mir durchaus vorstellen und auch durchaus Ja! in haupthandlungsrelevanten Szenarien. Das Ich bitte drum. Also Genau, irgendwie genau, aber Chihaya. trotzdem, der Punkt steht an sich, ne? Das war jetzt echt kein Mega-Fall und trotzdem fand ich den wirklich, wirklich mega. Also es muss nicht, wie du andere Fans so zitierst, es muss nicht immer nur wirklich straightforward gehen, damit es ein guter Manga ist. Ja, oder genau, damit man halt sagen kann, ja, es soll jetzt mal endlich kein Ende gehen. Es kann auch vorangehen, ohne dass es offensichtlich vorangeht. Also jetzt mal ganz, ganz, ganz, ganz laienhaft, bildlich Ich dargestellt. bin auch kein Freund davon, dass man nur noch Hauptstory bringt. Und ich glaube, manche Leute vergessen auch, dass normale Fälle eigentlich auch der Sinn von Detektivkonan sind. Richtig. Und deswegen, ich habe Und da die immer überhaupt den kein Hauptteil Problem mit. ausgemacht haben, Ja. übrigens. Ja. Und deswegen bin ich damit vollkommen im Reinen und ich freue mich auf die Ich Dinge, die aber da hallo. kommen. Ja, bitte, bitte, jederzeit. Ich kaufe alle Weeklies mit ihr. Ja, und natürlich Band 101, dann ist sie ja wahrscheinlich im Schlüsselloch. Kann ich mir gut Oh, vorstellen. das Schlüssel. Ja, das wird der erste Band sein, der bei mir verkehrt herum im Regal steht. Okay, ich bin fertig. Also bei mir zu dem neuen Charakter will ich gar nicht so viel sagen, weil ich finde halt, das ist das erste Kapitel und bisher macht es keinen schlechten Eindruck, die Person. Und ich finde immer, wenn neue Charaktere dazu kommen, das Charakterkonzept und wie die Charaktere zueinander stehen, gerade so von den Hauptcharakteren, ich finde immer, das verfestigt sich relativ schnell, wenn die Position wenn die Geschichte von den Charakteren erzählt worden ist, auf eine gewisse Art und Weise. Und ein neuer Charakter, der würfelt das immer so ein bisschen durcheinander oder gibt dem Ganzen einen Anstoß in eine andere Richtung. Das finde ich eigentlich immer ganz nett. Deswegen hoffe ich auch, dass wir sie jetzt noch häufiger sehen und mal gucken, was sie da so in die Story, wie sie sich da so mit einbringt. Aber ich muss sagen, dass der Action-Teil in diesem Fall mich jetzt nicht so glücklich gemacht hat, weil ich hatte so, also ich finde schon die Action-Szenen immer, die da in Zero's Tea Time schon beschrieben wurden, daran hat mich das extrem erinnert und ich brauche das eigentlich, um ehrlich zu sein, nicht. Ich Also. finde, diese Action-Szenen, die haben aber perfekt zu ihr gepasst. Das kann gut sein, aber ich Und wir fände haben es im schon, Manga auch schon ja. Schlimmeres gesehen. Also Conan, der an Seite von einem Bus fährt, Masumi, die einen Motorradreifen ins Gesicht haut. Von Kias Motorradstunts, wo Aoyama irgendwie Ja. zu viel Matrix geguckt hat, brauchen wir auch gar nicht reden. Also ich finde, das reiht sich schon gut in dem ein, was wir im Manga schon gewohnt sind. Ich fand das richtig gut. Also, wie gesagt, es passte zu ihr auch richtig. Zu ihrer Persönlichkeit, die wir in den drei Kapiteln kennengelernt haben. Auch wie sie immer ihre Mimik eingesetzt hat. Und ich immer dann schon gleich wusste, oh boy, im nächsten Panel dreht die völlig durch. Und dann gleich weiterblättern, oh, jetzt dreht die nochmal durch. Und dann, ja, herrlich, herrlich, herrlich, herrlich. Ja, können Sie diesen Stunt? Ja, klar. Und los. Und dann, ehrlich. Ja, können Sie das eigentlich auch? Ja, klar. Ja. Toll, toll, toll. Also ich muss sagen, so die Geschichte mit der Kreuzung zum Beispiel, das fand ich zum Beispiel auch gut eingebaut. Aber das ist ja jetzt auch keine Action-Szene in dem eigentlichen Sinne. Klar, es ist ein Stunt, aber das fand ich zum Beispiel nicht unglaubwürdig. Ich finde halt diese actiongeladenen Szenen, die dann in solchen Stunts enden, also die gefallen mir halt grundsätzlich nicht so. Deswegen kann ich dem Fall jetzt, also dem Charakter selber was abgewinnen, aber dem Fall selber, den fand ich jetzt über große Strecken, war es nicht mein Geschmack. Das okay ist, glaube ich. Ja, also im schwachen Fall würde ich noch dazu sagen wollen, der ist natürlich, er war optimal für sie, für den Charakter. Der Fall war als Fall nicht optimal, aber er war optimal, um sie da richtig reinzubringen mit der Verfolgung und so, ne? Und das hat alles einfach perfekt gepasst. Nicht perfekt gepasst. Ja, das ist eben das Ding, wenn man so einen eher actionorientierten Charakter einführt. Also zum Beispiel Amuros Einführungsfall ist ja ein toller Mystery-Fall, den mögen ja sehr viele Leute. Und das ist dann natürlich auch für die Stärken von Amuro als Detektiv der perfekte Fall. Während so ein Charakter wie Camel zum Beispiel, dessen Stärken ja eher auch im Fahren liegen zum Beispiel, der wurde ja innerhalb von Clash eingeführt und da wurde in einem Fall eingeführt, wo es unter anderem darum ging, gut zu fahren und eine Bombe zu entsorgen. Und das war dann so in was Größeres eingewebt und das passt dann vielleicht eher so ein kleines bisschen besser für so einen actionorientierten Charakter als so ein eigenständiger Fall, wo dann der Charakter das so ein bisschen mehr tragen muss, als zum Beispiel eben bei der Camel-Einführung. Aber ja, trotzdem hat man das Beste draus gemacht und wir wissen jetzt ein bisschen mehr Finde ich auch. über Farbe, die nach über Thermofarbe wissen wir jetzt alle ein bisschen mehr, Ja, denke ich. genau. Also es ist ein echt Sinn, also wirklich ein simpler Entführungsfall, ne? Conan, Skateboard, Brille und so, echt total simpel. Aber dass dieser simple Fall, der hat sie so geil reingefangen und sie hat den Fall so besonders gemacht dadurch, also nicht den Fall an sich, sondern diese drei Kapitel, ich fand das einfach toll, richtig toll. Dann kommen wir jetzt kurz mal wieder zur spoilerfreien Zone, nachdem wir die letzten Monate überspringen mussten, mangels News. Hatten wir diesen Monat die kuriose Meldung, dass ein Mann wegen illegaler Aufzeichnung von Film 24 in den Kinos verhaftet wurde. Im April ist das passiert, dass dieser Mann kurz vor den anstehenden Lockdowns und Kinoschließungen in Japan im Kino war und dort sich den Film eine Privatkopie quasi angefertigt hat, wenn man es ein bisschen harmlos ausdrücken will. Er hat ihn illegal aufgezeichnet und wurde dafür angeschwärzt. Und da hat natürlich die Polizei gesagt, gucken wir mal. Denn in Japan gibt es ja seit einigen Jahren eine sehr große Initiative dazu, dass man eben genau solche Dinge verhindert, dass man eben illegal Filme im Kino abfilmt und das dann im Internet veröffentlicht oder auch nur privat guckt. Und da diese Anti-Piraterie-Kampagne ist ja ziemlich groß und da zeigt sich jetzt zum Beispiel mal quasi an mehreren Fronten, wie das so ist. Einerseits, dass die Polizei sich darum kümmert, andererseits, dass auch andere Zuschauer dann so aktiv dahinter sind und sagen, das ist vielleicht, das ist, nehme ich an, auch etwas sehr Japan-typisches, dass man so sagt, ja, das geht nicht, da muss ich die Polizei rufen. Also hier in Deutschland, wenn man nicht gerade an den Hyperallmann gerät, interessiert das wahrscheinlich keine Sau, dass, wenn man im Kino was aufzeichnet, da ruft keiner die Polizei. Ja, tja, dieser gute 50-jährige Mann, der scheinbar wohl der Leiter des Finanzamtes von Ashiya ist, einer Stadt, tja, der hat jetzt ein bisschen Probleme mit der Polizei und der Justiz. Und wird da wahrscheinlich ordentlich was bezahlen müssen. Ich nehme mal nicht an, dass er unbedingt eine Freiheitsstrafe bekommt nach der U-Haft, aber ja, das hat er sich bestimmt anders vorgestellt. Ja, in Japan scheint da dahingehend auf jeden Fall ein anderes Pflichtbewusstsein der, ich nenne es mal, der öffentlichen Ordnung gegenüber auch zu bestehen, sodass man dann auch solche, ich nenne es mal, kleineren Delikte dann auch meldet und sich darum kümmert, dass dann die öffentliche Sicherheit wiederhergestellt wird. Ja. Also ich muss ja sagen, ich war sehr überrascht, dass es überhaupt jemand in Japan ja quasi gewagt hat, da das Gesetz zu brechen, weil eigentlich hört man von Japan immer, dass die da sich alle ans Gesetz halten und alle super motiviert sind und aufeinander achten und so weiter. Und das fand ich schon krass. Und was ich halt aber noch, ja, weiß ich nicht, ob ich es lustig finden soll oder nicht, eigentlich nicht, aber war die Aussage, als er verhaftet wurde. Ich fand den Film so toll, ich wollte den haben. Und ich hatte Angst, dass die Kinos wieder zumachen und ich ihn nicht gucken konnte. Also die haben ja sogar am Tag danach, wurden die ja auch alle geschlossen wieder. Da hat ja dann in Osaka alles wieder dicht gemacht, im Rahmen des dritten Ausnahmezustandes. Kinos und Restaurants, die Alkohol anbieten, wurden wieder geschlossen. Am Tag, nachdem er im Kino war. Ja, das ne, mag ja sein, aber diese Begründung, so wo du so denkst, ja, ich meine, ja, normalerweise, ja. Du gehst ins Kino und du denkst, boah, der Film ist gut, also so ist bei mir. Ich gehe ins Kino, ich gucke mir den Conan-Film an, sage, boah, der war richtig gut, ich kann es kaum abwarten, bis der auf DVD oder Blu-ray rauskommt. Und dann warte ich halt ab, bis der dann kommt. Und er einfach, oh nö, ich wollte ihn einfach jetzt schon haben. Ich nehme an, andere, wenn das nicht zugemacht hätte, wäre er wahrscheinlich dann öfters ins Kino gegangen. Ja. Machen offenbar auch, tatsächlich habe ich auch mal gelesen, das machen die Japaner wohl auch öfter, dass sie den Conan-Film nicht nur ein, sondern gerne zwei, dreimal im Kino anschauen. Offenbar. Ja, aber dann achtet man beim zweiten Mal auf die Hinweise im Fall, beim vorherigen Fall vielleicht übersehen hat. Ja, die deutschen Fans kamen ja nicht die Möglichkeit dazu, das zu machen, weil der hier läuft ja in der Regel immer nur einmal im Kino, der Film, wenn er überhaupt läuft. Ich habe das schon geschafft. Ich war tatsächlich schon zweimal im Conan-Film. Hast du ihn auch schon aufgenommen? Natürlich, nein. Das wird sich ja lohnen. Erstmal zweimal reingehen und dann zum zweiten Mal aufnehmen. Noch für ein drittes Mal. Aber ich bin mir sicher, bei diesem Fall, da wird auch ein Exempel statuiert. Na, das ist schon so, irgendwie, ich meine, wie man das geschildert hatte, nicht, dass der Mann das aufgezeichnet hat und das Handy auf dem Schoß liegen hat. Ihr müsst euch vorstellen, das ist ein dunkler Kinosaal und dass das trotzdem irgendwie der Sitznachbar sieht. Stimmt, das leuchtet so nervig. Ja, aber weiß ich ja nicht, ob man das nicht dann ausmachen kann, das Bildschirm. Naja, auf jeden Fall, dass es dann trotzdem jemand sieht und dass der dann auf dem Heimweg nicht mehr merkt, wo im Kino, sondern auf dem Heimweg irgendwie noch verfolgt wurde oder dann von der Polizei gestellt wurde und so. Naja, das ist schon krass, aber man muss auch sagen, es ist ja wohl so, dass das da Straftat ist, keine irgendwie einfache Ordnungswidrigkeit oder so. Von daher hat der Mann ziemlich viel aufs Spiel gesetzt, wenn er tatsächlich beim Finanzamt arbeitet, nehme ich mal an, dass er Beamter ist. Und dann entsprechend auch seine Beamtenstellung und seinen Job und so. Also hat er sehr viel riskiert und ich glaube, man möchte das so ein bisschen als Exempel statuieren und sagen, hier Leute, macht es nicht, sonst ja, geht's böse für euch aus. So schnell kann es gehen, 10 Sekunden Film aufgenommen, ganze Leben im Eimer. Ja, kann man ja schon vorstellen, dass das deswegen auch so, ich sag mal, in die Medien geschafft hat, dieser Fall. Aber kurios ist er allemal. Ja, durchaus komödiantisch für uns, ja. Ja, vielleicht wird der Mann jetzt Teil der nächsten Antipiraterie-Werbespot-Dingens, ne? Da mit der Kamera damals und so. Ihr erinnert euch. Gestern am Wochenende hatte ich jetzt wieder Ginter mal geschaut, da ist das auch immer so am Anfang, da machen die auch immer so Comedy-Szenen mit der Kamera und dass das eine Straftat ist und dass die mit bestrafen müssen und so weiter. Ja, ich glaube, das ist wirklich immer so ein sehr großes Thema in Japan. Bleiben wir doch in Japan, wie immer, zum Zeitpunkt dieses Podcasts. An dieser Stelle tauchen wir nämlich ein in den Anime in Japan. Doch bevor wir das tun, wer unseren Podcast schon länger verfolgt, da wissen wir, Kevin verabschiedet sich an dieser Stelle. Wie immer. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ich nehme diesen Preis nicht an. All die Energie ist für Chihaya draufgegangen, da kann... ich muss mich jetzt erstmal erholen, ja? Und wenn ich fertig bin, gebe ich das im Conan-Forum ein. Ja, schön wie Son Goku in die Medizinkapsel rein, jetzt erstmal. Genau. Euch viel Spaß noch beim Zuhören und beim Weitersprechen. Tschüss! Tschüss, mach's gut. Danke, dass du dabei warst. Winke, winke. Alles klar, jetzt wo wir Kevin in seine wohlverdiente Regenerationsphase verabschiedet haben, geht es weiter mit den Anime-Episoden in Japan. 4 Episoden haben wir heute zu besprechen, die den Anfang bildet, der Zweiteiler Recher, Teil 1, 2, Episode 1007 bis 1008. Und über diese Episoden erzählt uns jetzt Olli etwas. Ja, wir beginnen die Episode, ja, ich sag mal etwas anders. Und zwar sind wir direkt mit Megure und Takagi am Tatort. Sie untersuchen nämlich, ja, den Mordfall an einem Café-Manager und, ja, stellen dann eben fest, ey, der hat einen Bekannten, das ist ein Investmentberater, den befragen wir mal, weil es ist alles irgendwie ein bisschen unklar, was da so passiert ist. Und während sie dann dahin fahren, treffen sie ganz zufällig auf Kogoro und Conan, die gerade spazieren gehen oder so. Und Kogoro natürlich gleich als Privatdetektiv, oh, Herr Inspektor, Sie haben einen Fall, ja, ich komme mal mit, ne? Haben Sie nichts gegen, ne? Und ja, dann gehen sie eben in das Büro dieses Beraters. Dort sitzen noch ja, zwei weitere Geschäftsführer, einmal einer von einer Finanzfirma und einer von einer Immobilienfirma, beziehungsweise eine, weil das ist eine Frau, eine Chefin. Und die befragen dann eben ihn, also den Freund von dem Opfer, und sagen halt, ja, hier, der ist tot, was können sie uns denn sagen? Und der verhält sich so ein bisschen merkwürdig und auch die anderen beiden zeigen eine Reaktion, sagen aber nichts, und als die Polizei nachfragt, sagen die halt, nö, kenne ich nicht, was wollen sie von mir? Und naja, dann müssen sie halt wieder abziehen. Kogoro gefällt das Ganze aber nicht, weil er weiß, hey, die verbergen da irgendwas. Ich gehe da am nächsten Tag mit Conan hin und füge diesem Investmentberater auf den Zahn, weil der lügt ganz klar, wir kriegen das raus, was der verbirgt. Und ja, am nächsten Tag ist er da und der Investmentberater ist aber tot. Und das ist nicht gut, weil er wurde halt auf die gleiche Art und Weise ermordet wie der Café-Manager. Dann kommt natürlich Megure wieder, holt auch die beiden anderen, die gestern ebenfalls da waren, die sich wieder merkwürdig verhalten. Und dann fügt er denen so ein bisschen auf den Zahn und sagt, hey, hier sind jetzt schon 2 Menschen gestorben und wenn sie was wissen, dann raus damit. Vor allen Dingen wissen wir auch nicht, ob sie vielleicht das nächste Opfer sein könnten oder irgendwie so. Dann geben die Kleinen bei und sagen, ja, wir dachten da an so einen bestimmten Typen und dann kommt eben raus, dass die 4 diesen Mann, an den die gedacht haben, die haben den früher halt betrogen, weil das war ein Sohn aus reichem Hause, der hatte viel Geld und die haben den dann quasi, ja, betrogen, um sein Geld gebracht und haben diese erbeutete Summe durch 4 halt aufgeteilt, von denen halt 2 schon verstorben sind. Und dann ist halt nicht auszuschließen, dass eben der Mann auf Rache aus ist, die anderen beiden auch noch umbringen möchte, weswegen Megure halt Polizeischutz abstellt für die beiden. Und ja, während dann sozusagen die Geschichte voranschreitet, taucht der besagte Mann auf, will die Frau angreifen. Das kann aber irgendwie verhindert werden, sie kann sich da so ein bisschen retten. Dabei fällt der Mann in eine Schlucht. Und dann denken alle, ja, das war's für den, aber die Leiche wird nicht gefunden. Und ja, dann wird quasi weiter ermittelt. Takagi klappert die Krankenhäuser so ein bisschen ab, um rauszufinden, ob der irgendwo verletzt eingeliefert wurde, wird aber nicht gefunden. Und ja, so geht es dann im Prinzip in die nächste Episode, wo gleich am Anfang der besagte Mann tot auf einer Baustelle gefunden wurde, weil der eingegraben wurde. Und damit geht es dann im Prinzip weiter, weil alle denken, okay, jetzt ist er ja tot, die Mordserie ist vorbei, ist sozusagen Fall abgeschlossen, aber dann stirbt die Frau doch noch, eben auf die gleiche Weise wie die anderen beiden. Und dann denkt man natürlich, hä, wieso ist er jetzt dann doch auf die gleiche Weise verstorben und wie kann das eigentlich sein, weil eigentlich ist der Serienmörder tot oder nicht. Und das ist halt alles so ein bisschen seltsam und ja, da wird dann weiterhin ermittelt und ja, was sozusagen dann letztendlich der Knackpunkt hinter der ganzen Story ist, wird hier an dieser Stelle aufgrund des Spannungsbogens Höhepunktes nicht verraten. Und ich würde sagen, wir gehen in eine kurze Besprechung, wie wir denn diesen, ja, kurzen Zweiteile mit einem sehr kurzen Titel so fanden. Also, ich habe den jetzt relativ vor kurzem geguckt und ich fand den Fall an und für sich gar nicht so schlecht. Ich weiß nicht, war schon spannend, auch zu Beginn, wo man noch nicht so die Idee hatte, worauf genau das denn hinauslaufen soll. Und ich fand es auch durchaus, also ich fand es auch rechtfertigt, dass es sich um einen Zweiteiler handelt. Es hat Spaß gemacht, das zu gucken. Also so, aber natürlich ist der Twist ein Filler, wie die Filler halt bisher immer waren, nicht so über die Maßen unvorhersehbar. Wenn man genau darauf achtet und sich anguckt, wer präsentiert wird und was gezeigt wird an Details, dann kommt man relativ schnell darauf, was da Sache ist, sein könnte. Aber nichtsdestotrotz fand ich es spannend, mich mehr anzugucken. Und deswegen würde ich halt schon sagen, dass es so 3,5 bis 4 von Investment, also ja, was waren die Versicherungsmanager? Nee, was waren die noch gleich? Also 3,5 bis 4 Investmentberater von 5 gibt für diesen Fall. Ja, ich würde sagen, es ist eine. Bei mir sind es 2 durchschnittliche Episoden geworden mit einer Gesamtbewertung von 3 von 5 Rechern, weil ich fand, es war ein sehr gut interessantes Konzept. Der Anfang war wirklich gut, auch wie dann der Typ da aufgetaucht ist und wie das alles miteinander verknüpft wurde. Ich fand es allerdings zum Ende hin, wurde es dann schwächer und hat mir dann nicht so gefallen und auch, was ich wie so oft in manchen Fällen kritisiere, das letztendliche Motiv des Täters für die Tat, das fand ich wieder sehr, sehr schwach und dachte so, ernsthaft, deswegen bringt man Menschen um und ja. Also man kann sich die Episoden auf jeden Fall anschauen, um sich ein eigenes Bild zu machen. Ja, aber für mich ist nicht mehr als ein Durchschnitt dann am Ende bei rausgekommen, weil wie gesagt, Anfang ging es gut hoch, aber dann gegen Ende wurde es für mich dann eher der Durchschnitt und blieb dann dabei. Gut, dann kommen wir zum nächsten Filler, Episode 1009, ein einteiliger Filler erneut. Die Fundsache, die nach einem Fall riecht und ob da wirklich ein Fall dahinter steckt, das erzählt uns jetzt Wiebke. Genau. Und der Fall startet natürlich direkt mit der Fundsache, um die es geht. Und zwar ist das ein Armband, was Ayumi gefunden hat. Da ist auch ein Edelstein drauf. Deswegen ist Ayumi da auch so bemüht, den Besitzer zu finden. Und im Endeffekt bemerkt Con an der Fundstelle noch ein paar andere Details, die ihn dazu führen, mehr hinter der Sache zu vermuten. Man konzentriert sich aber jetzt erstmal darauf, dass die Detective Boys zusammen anfangen, den Besitzer zu suchen und am Ende werden sie auch fündig und kriegen eine Adresse, zu der sie hinlaufen. Man muss dazu sagen, auf dem Armband sind auch die Initialien zu sehen von dem Besitzer, das ist SY. Und tatsächlich treffen sie auch in dem Haus des vermeintlichen Besitzers jemanden an, und zwar die Schwester des Besitzers, der können sie das Armband zurückgeben. Allerdings bemerkt Con auch hier ein paar Ungereimtheiten, als er in das Haus guckt und einen Blick darauf erhascht. Und so beschließt Con dann, nachdem er die Detective Boys losgeworden ist, alleine der Sache nachzugehen und beschattet Risa, die Schwester, und verfolgt sie. Diese stellt eigene Untersuchungen über ihren Bruder an, über das offensichtliche Verschwinden von diesem Bruder und redet mit einem Freund, mit dem er sich getroffen hat. Erfährt dadurch, dass er sich mit einem anderen Freund nach diesem Treffen getroffen hat und es werden 2 Namen genannt, die Con auch mitbekommt. Danach wird Con aber von den Detective Boys, die natürlich den Braten wieder gerochen haben, dass Con da eigene Untersuchungen anstellt, abgelenkt und er verliert Risa so. Dann gehen die Detective Boys mit Con allerdings getrennt voneinander auf die Suche, da sie 2 mögliche Kandidaten haben, zu denen Risa gegangen sein könnte. Und zwar gehen die Detective Boys zusammen und Con alleine. Und die Detective Boys werden dann tatsächlich auch fündig. Und wie das Ganze dann ausgeht, wer dann am Ende von den beiden Verdächtigen der Täter ist und ob die Detective Boys den Täter dann am Ende auch dingfest machen können, das würde ich dann hier Spannungsbogens geschuldet auch nicht näher ausführen. Insgesamt, ich würde jetzt einfach mal direkt in die Bewertung dann einsteigen, fand ich, dass es eigentlich ein ganz netter Fall war. Natürlich ist es ein Detective Boys Fall und da kann man jetzt nicht die Welt erwarten, aber ich fand die Schwester ganz, also das Charakter sehr interessant und auch wenn es jetzt ein Standard 0815 Detective Boys auf der Suche nach der Lösung und am Ende bringen sie sich natürlich wieder selber in Gefahr Fall war, war das ganz unterhaltsam und da ich weiß, was noch kommt, kann ich dem Ganzen auf jeden Fall 3 von 5 verlorenen Gegenständen geben. Ja, dem würde ich mich anschließen. Ich gebe 3 von 5 Feuerlöschern, weil die eine Bedeutung haben werden. Ankündigung. Und ja, es gibt so ein paar Punkte, die sind halt für mich schwach und die sind nervig. Angefangen? Am Ende mal wieder die Detective Boys, du hast es gesagt, sie bringen sich selber in Gefahr. Und warum tun sie das? Weil Conan gesagt hat, ja, geht da auf keinen Fall hin. Und sie sagen aber dann, nö, wir machen das trotzdem. Und du denkst dir, oh, ernsthaft, könnt ihr nicht einfach mal machen, was euch gesagt wird? Und naja, und dann, ja, auch so ein bisschen die Situation dann am Ende, ich will nicht zu viel verraten, aber es gibt wieder eine Geiselnahme und ich dachte erst, die läuft immer so ab, wie wir sie immer kennen, aber es gab ein paar kleine Wendungen und ja, mir hat auch gefallen, dass Ayumi so ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr Screentime in der Episode bekommen hat, auch, dass sie, ja, quasi als Auslöser sozusagen fungiert, indem sie dieses Armband gefunden hat. Und sie sich dann auf die Suche machen, was ja nach einem ganz guten Start halt klang und dann, wie sich das so ein bisschen alles entwickelt hat und ja, teilweise so ein paar Wendungen drin, wo man ja vielleicht, also eigentlich fand ich, war es doch vorhersehbar und man dachte sich, ja komm hier, da ist doch irgendwas faul und wie der sich gerade verhält und ja, wie es dann halt so kommt. Ja, das war dann halt, ja, teilweise vorhersehbar. Wie gesagt, war halt ein durchschnittlicher Durchschnittsfall. Also kann man sich gerne mal angucken. Wie gesagt, bildet euch eine eigene Meinung dazu. Vielleicht wird das euer neuer Highlight-Fall des Jahres 2021. Vielleicht aber auch nicht. Wir werden sehen. Und eine Episode haben wir noch zu besprechen. Es sei denn, jemand möchte noch etwas zu dem verlorenen Gegenstand Juwel sagen. Ja, das war's, genau. Juwel. Ich möchte dich doch nicht von der nächsten besten Episode heute abhalten. Also ich muss da, hab da gar nichts mehr zu sagen. Ich freue mich total auf das nächste. Schon mal vorab die Information, dass diese Folge vom selben Writer geschrieben wurde wie Smile, das Smile-Dorf. Ja, die Verschwörung im Smile-Dorf. Der Insektenmensch, die Bals den Titel kann. Schwierig. Natürlich, die Episode muss auf jeden Fall nochmal angesprochen werden. Ja, ich dachte also, gerade, du willst angeschaut sagen, also das gucke ich mir nicht nochmal an. Wie schlimm ist es denn geworden, Olli? Ja, also, es wäre blöd, wenn ich mit der Bewertung schon direkt anfange. Also, ja, ich fange mal ganz von vorne an. Das ist auch am besten bei so einer Episode und ja, so viel passiert eigentlich gar nicht. Es geht im Prinzip damit los, dass ja, wir in einem Restaurant sind, wo eine Frau ist, die ist blond und trägt eine Sonnenbrille. Das sind so die Merkmale, an der man sie erkennt. Und dann plötzlich ist es ein ganz normaler Tag und sie isst was und plötzlich steht sie auf und geht weg. Und das weiß man hier zueinander, nennt sich das Ganze Zechbrillerei, weil sie halt nicht für ihr Essen bezahlt hat. Dann wird ein entsprechender Kommissar gerufen, der heißt hier Futoshi Yamasato. Der wird gerufen im Polizeirevier, macht sich auf den Weg und als er dann aber in dem Restaurant ankommt, auf dem Weg sieht er noch so eine ja, Mutter mit ihrer Tochter. Die Tochter ist so ganz am Boden zerstört. Er schenkt ihm aber keine weitere Beachtung, denn er muss einen Fall aufklären, ist in dem Restaurant und die sagen, ja, hat sich schon alles geklärt, war mehr oder weniger ein Missverständnis. Und dann bekommt er eben noch so die Details gesagt, wie das eben so war. Und am nächsten Tag geht dieser Polizeiinspektor in die Detektei Mori und sagt Kokoron, ja, Sie müssen da unbedingt einen Fall aufklären. Und dann berichtet er eben von diesem besagten Fall, von der Geschichte, die er gerade erlebt hat, oder beziehungsweise gestern, und sagt halt im Prinzip, das Ganze war halt so, diese Frau, die Blonde, die hat da halt was gegessen, hat dann festgestellt, oh verdammt, ich habe gar keine Geldbörse dabei, ist panisch geworden und ist aus diesem Restaurant gerannt. Dann später kam halt die Mutter und hat eben sich dafür entschuldigt, hat die Rechnung brav bezahlt, alles gut, und ja, damit war der Fall dann erledigt. Und Kokoro sagt, oh ja Mensch, Fall ist geklärt, hier trinken Sie ein Bier mit mir. Und er sagt, ja, aber Moment, das Seltsame ist, es gab in meiner alten Polizeidienststelle schon mal so einen Fall, total ähnlich, nur dass das Schwestern waren halt. Also auch eine blonde Frau mit Sonnenbrille hat was gegessen, ist weggerannt, weil kein Geld da. Dann kam die Schwester, entschuldigt sich und. Und das ist halt etwas seltsam. Und das Seltsamste war die Aussage der einen Kellnerin. Die hat nämlich gesagt, als sich die Tochter entschuldigt hat, hatte sie das Gefühl, dass das eine, ja, oder dass das Lächeln, was sie hatte, die Person, die das halt gegessen hatte, dass die sich so gefreut hat, dass das ein Model war oder ein Idol, so heißt es ja in Japan, dass es ein Idol war. Aber später, als sich die Mutter mit der Tochter entschuldigt hat, war das irgendwie jemand ganz anderes. Und das ist halt sehr seltsam, weil die genau gleich aussahen, aber die sich total anders verhalten haben. Und das soll Kokoron dann eben ermitteln, wieso das alles so komisch ist. Und ja, währenddessen kommt dann Ran noch nach Hause und berichtet eben, dass in einem Park gerade irgendwelche Filmaufnahmen stattfinden. Und da hat sie dieses Idol, was die Kellnerin erkannt haben will, gesehen. Und die haben dann da beobachtet, wie die in ihrem Wagen saß und anscheinend geprobt hat, aber total am Boden zerstört war und ja, nicht schauspielern konnte, weil sie eine tragische Hintergrundgeschichte hatte, die wir vom Polizisten erfahren. Und zwar wurde dieses Idol in ihrer früheren Idolgruppe halt total gemobbt und ja, leidet unter Depressionen und all sowas. Also es ist alles tragisch, verwirrend und ja, all sowas. Und Conan ist dann halt, wie Conan so ist, er fragt dann immer so ein bisschen nach, auch bei Ran und so. Und dann gibt es so das ein oder andere Detail, was ihn dann eben aus der Detektei Mori, ohne dass er an irgendeinem Tatort war, den Fall durchschauen lässt. Und ja, das klärt er dann eben alles auf, aber diese ganze Aufklärung hier lasse ich an der Stelle weg, weil damit wäre der ganze Fall schon geklärt und wir wollen ja so ein bisschen die Spannung erhalten, damit ihr euch wieder die Episode anguckt und euch wieder die eigene Meinung bildet und die dann auch gerne im Forum teilt. Und ja, ich würde sagen, wir teilen unsere Meinung hier dazu auch noch so ein bisschen. Wir haben ja schon ein bisschen gehört, aus welcher Feder die Episode stammt und ich bin gespannt, was da jetzt so bei uns draus wird. Ich fand es zumindest nicht so schlimm wie die letzten paar Folgen von dem Writer. Wenn man vielleicht ganz gnädig sein möchte, könnte man vielleicht sagen, das war seine beste bisher. Als insgesamt die am wenigsten abgedrehte war, schon so im Vergleich. Auch wenn sie natürlich trotzdem deutlich heraussticht aus dem, was wir an Detektiv Conan normalerweise gewöhnt sind. Schon tonal immer noch eine sehr andere Episode, aber immerhin verkleidet sich nicht ein ganzes Dorf als Insekten und die Kinder müssen alles am Laufen halten. Ja. Zumindest das passiert hier nicht. Und eine Sache, die man komischerweise der Episode sagen muss, sie war tatsächlich sehr, also mit sehr viel mehr Aufwand animiert an vielen Stellen als die meisten Filler-Episoden und auch teilweise visuell, dass dann so eine visuelle Metapher mit einer Raupe, die sich in einem Kokon und dann sich als was ganz Neues entpuppt, was dann so übergeht in so eine Träne, so in einem Bildübergang, kreativer Bildübergang und allen drum und dran. Also die Animation, dachte ich mir so, wow, da müssen scheinbar Leute das Skript echt gut gefunden haben, dass da irgendwie da viel, so viel Manpower und zeichnerische Skills und so rein investiert wurden, was ich sehr überraschend fand, und das hilft der Episode natürlich schon, weil also sie sah ziemlich gut aus für das, was wir von Detective Conan und von, vor allem von Detective Conan Fillern inzwischen gewöhnt sind. Ja, aber im Endeffekt ist es trotzdem immer noch, es sticht heraus, und das kann ja auch was Positives sein, dass man ein bisschen Abwechslung in die Serie bringt, aber oh, dieser, auch wenn es nicht so übertrieben ist wie das Insektendorf und das andere, trotzdem ist dieses Übertriebene mit lustig sein wollen und so, ach, ich weiß nicht. Na, also bei mir, ich komme da, also vielleicht, also für die Animation, ich bin bei einer 1 von 5, aber für die Animation würde ich sogar noch eine 1,5 geben. Vielleicht sogar eine 2, wenn ich die Untertitel ausblende und den Ton ausmache und nur auf die Animation gucke. Ja. Ja, also ich muss sagen, wenn ich jetzt, ich würde eigentlich tatsächlich am liebsten dazu übergehen, die Folgen von diesem, aus der Feder von diesem netten Herrn einfach alle nur unter sich zu bewerten, weil im Kontext zu den normalen Con-Folgen, da kann man halt nur zwischen, da wäre null nicht geben, kann man ja eigentlich nur über eine 1 reden und maximal halt so wie das hier jetzt halt 1,5, wenn es halt mal, wow, sehr gut mit der Animationstechnik, aber das hat ja eigentlich nichts mit der Story dahinter zu tun, da hat sich halt mal das Studio irgendwie da beim Zeichnen extrem Mühe gegeben in der Animation, das war, also ich fand es auch unglaublich, das hat mich irgendwie, also an der einen Stelle, woran da reinkam und so wie die, also das war schon richtig gut also das hat mir echt gut gefallen vom Stil. Deswegen, das war irgendwie schon überdurchschnittlich gut. Und von daher, also unter den Folgen, die aus der Feder stammen, ist es halt eigentlich, würde ich jetzt so behaupten, die beste auf jeden Fall. Weil das Abgedrehte sich halt dann doch irgendwie, das ist da und man merkt es bei der Folge, dass sie aus seiner Feder stammt. Aber es ist nicht so, dass man an jeder Stelle denkt, was zur Hölle gucke ich hier eigentlich gerade. Es ist halt doch immer noch ein Fall, der dahinter steht, wo ich bei den anderen Folgen irgendwann das Gefühl hatte, gab es eigentlich einen Fall? Also, was gucke ich mir gerade an? Und bei dem war es jetzt schon so. Natürlich war wieder diese Comedy dabei, aber tatsächlich hat die an der einen oder anderen Stelle, musste ich tatsächlich schmunzeln. Woran? Zum Beispiel bei der, als sie hört, dass jetzt die Fallauflösung anfängt und noch am Handy hängt und dann sich so denkt, okay, das brauche ich mir jetzt auch nicht anzuhören, ich bin dann jetzt hier raus. Fand ich irgendwie, da musste ich halt schon schmunzeln. Von daher, das war jetzt nicht der schlechteste Fall, muss ich gestehen, aber halt der Inhalt des Falls, das, worum es ging, das war halt einfach unnötig. Das, keine Ahnung, da hätte irgendwas anderes sein können und dann wäre es richtig cool geworden. Ja, also ich muss sagen, ich wusste bis eben gar nicht, dass diese Folge auch von diesem Insektenmenschen-Autor stammt, weil mir das persönlich gar nicht so aufgefallen ist, während ich es bei der, wir hatten es eben schon gesagt, jetzt habe ich es vergessen, ich habe den Titel vorhin noch gesagt mit dem Smile-Dings. Die Verschwörung, oder? Ja, genau. Da habe ich es direkt gemerkt, das kann nur von diesem Autor sein. Und in dieser Episode habe ich es eben nicht gemerkt und dachte so, ja, ist ganz okay, also und. Naja, aber in dieser ersten Szene, wo das so übermäßig dramatisch ist, wie die da aufsteht und dann geht und dann ist der Gag, dass wie sie geht, sieht in Wirklichkeit nicht dramatisch aus, sondern sie tapst halt so zum Ausgang. Also das ist ja schon eher so abweichend vom normalen Stil schon. Ja, das schon. Gleich also am Anfang. Komisch kam es mir auch vor, aber ich habe es, wie gesagt, nicht mit dem Insektenmenschen oder so in Verbindung gebracht. Und ja, deswegen auch von der Sache her fand ich, also die Animationen habt ihr schon angesprochen, die sind, wie gesagt, da achte ich ja nicht so drauf, aber die habt ihr ja gelobt. Und ich fand auch dieses Thema Mobbing, was da angesprochen würde, das fand ich war, das ist ein ernstes Thema, das ist wichtig und deswegen, das fand ich auch gut, dass das eben gesagt wird und dass quasi gesagt wird, hier Leute, Mobbing ist scheiße, macht das mal nicht. Und deswegen, allein weil das eben so ein ernstes Thema war und das gab es in den anderen Episoden von diesem Autor nicht, bin ich halt auch nicht drauf gekommen. Und ansonsten auch diese Sache halt so der Fall an sich, dass da so zwei ähnliche Begebenheiten sind, die dann aber irgendwie vielleicht zusammenhängen oder doch nicht. Und ja, das fand ich, wie gesagt, also so im Großen und Ganzen kann ich mich da, wenn wir uns auf die Episoden von dem besagten Autor beschränken, würde ich mich euch anschließen und würde sagen, diese Episode grenzt sich von den anderen ab. Das ist die beste, die er geschaffen hat. Und weil ich eben alle anderen Episoden, die er bewertet, die er geschrieben hat, die habe ich ja alle mit 1, meine schlechtesten Bewertung, bewertet. Und weil die hier auf jeden Fall besser war, würde ich dann hier bei 2 von 5 blonden Perücken landen. Also auch nicht gut, ne? Aber auf jeden Fall nichts Lächerliches, wo, wie Wieb gesagt hat, wo ich so dachte, was für ein Kram gucke ich hier überhaupt und wer denkt sich sowas Bescheuertes aus? Also das Gefühl hatte ich bei dieser Episode halt so krass nicht. Ab und zu gab es diese Szenen mal, wo man halt so der Polizist halt, der dann da plötzlich in seinem Bild von seinem perfekten Idol da so gekränkt wurde, wo ich so dachte, Alter, wie oberflächlich ist der Typ eigentlich? Aber ansonsten, ja, wie gesagt, finde ich, grenzt sich die Episode ab und die ist besser als das, was er bisher verzapft hat. Man muss leider sagen, dass mit dem, dass er so obsessed ist mit dem Idol und dass er dann so sagt, dann so quasi durchdreht, wenn man sagt, dass die ein bisschen Luftikus ist. Ich würde noch sagen, das ist fast das am wenigsten Übertriebene leider in dieser Episode, weil die Idol-Kultur in Japan und Idol-Fans, das ist schon extrem toxisch und so übergriffig wirklich. Es gibt ja in Japan die Politik, Idols dürfen keine Beziehung haben, damit die männlichen Fans theoretisch es die Chance gibt, dass man mit ihr zusammenkommen könnte. Und sie muss ja auch rein sein und darf auf keinen Fall einen Freund haben und so. Und das ist schon ziemlich toxisch und Idol-Kultur ist nicht alles einfach so schön. Also von daher hätte ich mir fast dann auch gewünscht, dass es vielleicht auch eine ernstere Episode gibt, wo ein bisschen die Schattenseiten auch kurz gezeigt werden von dem Idol-Leben, was jetzt hier so nicht der Fall war, weil es am Ende war es eher so ein bisschen der Gag. Ja, aber vielleicht könnte ja ein anderer Schreiber eine ernste Filler-Folge darüber machen, wie hart es eigentlich ist, ein Idol zu sein. Ich finde tatsächlich nämlich auch das, was Olli gesagt hat, ist richtig, dass das Thema Mobbing thematisiert worden ist. Aber ich fand gerade das Ende, wo sie dann einfach gezeigt wurde, dass sie da drüber steht sozusagen, ne? Also auf eine gewisse Art und Weise. Also ich fand, es war dann am Ende nicht mehr so relevant für diese ganzen, also klar, irgendwie wurde sie dann als stark dargestellt. Aber ich hatte das Gefühl, dass das Mobbing dann irgendwie so nebensächlich war, dass das nur in seiner Argumentationsstruktur so extrem, so extrem beeinflusst haben soll. Also ich weiß es nicht. Es wäre wahrscheinlich wirklich nochmal gut, wenn sie sich damit kritisch auseinandersetzen. Aber ob das stattfinden wird, das wage ich ja zu bezweifeln. Das ist ja immer noch eine Kinderserie. Ja, aber dafür fand ich, waren die Mobbing-Szenen in dieser Episode schon sehr krass. Ja, wir hatten doch schon so häufig diese Idol-Geschichte. Da gab es doch auch diese eine Folge mit diesen Robben, wo die sich doch auch gegenseitig gemacht haben. Also das ist jetzt nicht das erste Mal, dass sie diese Geschichte mit dem gegenseitigen Ausnocken der Gegner und dem Ehrgeizigen dahinter und wir hatten der Missgunst. Anfang Yoko Okino, ne? Ja, also von daher, das kommt schon häufiger. Ich weiß tatsächlich nicht, wie kritisch das bisher, also das müsste man sich einmal in der Gesamtdarstellung angucken, das habe ich nicht auf dem Schirm, wie kritisch das tatsächlich dem Ganzen gegenüber ist. Aber es ist nicht das erste Mal, dass es thematisiert worden ist, auf jeden Fall. Ja, Mobbing unter Idols und Industrie intern auf jeden Fall, das schon. Ich würde mir halt wünschen, dass das die krankhafte Beziehung der Fans zu den Idols, Ja. das wäre nochmal so ein anderer Aspekt, aber vielleicht will man da nicht hingehen. Nee, ich habe auch das Gefühl, der wurde ja am Ende auch eher im positiven Sinne dargestellt, der Polizist, als im negativen. Also fand ich jetzt deswegen, also ich habe das Gefühl, dass Fansein in Japan eher positiv konnotiert als negativ konnotiert ist. Das kann, ist okay, aber manchmal wäre es halt auch schön, wenn man es, wenn es mal so eine kritische Stimme geben würde, vielleicht. Ja, also ich habe die Szene überhaupt nicht verstanden, wo dann eben gesagt wurde, ja, das Idol ist halt so ein bisschen vergesslich oder ne, so Luftikus, wie Lasse sagte, so, und er rastet da richtig aus und denkt, oh nein, mein perfektes Bild, das kann überhaupt nicht sein. Ich werfe hier alle Pflichten über Bord, die ich habe, und will mich betrinken und alles, wo ich so dachte, hallo, das. Lass sie doch vergesslich sein, ist doch menschlich, da steckt doch keiner drinne. Was macht der da für einen Aufriss? Also, ja, also ich habe das, nee, klar kann ich, lass es in Argumentation nachvollziehen. Idols sind in Japan hoch geheiligt und dürfen halt, wie gesagt, da sind unantastbar und da darf sowas nicht passieren. Aber ich persönlich, ich finde das falsch, weil jeder Mensch hat Schwächen und warum soll man die nicht offen zugeben und das offen zeigen? Also, es gibt nicht den perfekten Menschen, der alles kann. Und dann lass dieses Idol halt eben so ein bisschen neben sich stehen. Habe ich kein Problem mit. Sie muss die perfekte Projektionsfläche sein für alles, was du für alles, was du magst. Es ist wirklich, Idol-Fankultur ist krank, wenn man sich damit näher beschäftigt. Gut, aber ich würde auch sagen, in dem Fass waren wir jetzt lang genug drin, anhand von so einer Filler-Folge. Die nächsten Folgen, der Ausblick auf die kommenden Folgen, wird noch kurz. Kann ich hier noch kurz anschneiden. Am 10. Juli, es ist jetzt erstmal am 3. Juli, ist eine Woche Pause, wegen einem anderen Großevent, was auf dem Sender läuft. Und dann am 10. Juli und am 17. Juli läuft der nächste Zweiteiler, eine Manga-Adaption aus Band 97, Kräutersammeln und Kleeblatt, Teil 1 und Teil 2, der Fall mit Rumi Wakasa aus Band 97, wenn man den in Deutschland bereits gekauft hat. Dann weiß man, worum es da geht, oder im Detective Conan Weekly. Und danach kommen wahrscheinlich wieder Filler-Episoden, aber das steht noch nicht. Da stehen Titel und Termine noch nicht, also einwandfrei fest. Da werden wir dann im nächsten News-Podcast drüber reden. Denn das war es auch schon wieder für diesen Monat mit dem News-Podcast. Eigentlich sind wir so reingegangen in den News-Podcast und dachten so, oh ja, eigentlich nicht so viele News bisher diesen Monat, aber wir haben dann doch wieder einige Zeit lang reden können tatsächlich. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuhören und verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org, da halten wir euch auf dem Laufenden, connwiki.org, da könnt ihr euch informieren, connforum.org, da könnt ihr mit anderen diskutieren. Auf Discord könnt ihr auch mit anderen Leuten diskutieren über alles Mögliche, dafür einfach connews.org/discord für den Invite-Link. Folgen könnt ihr auf uns auf Social Media, auf allen gängigen Plattformen, twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews und youtube.com/connews. Supporten geht da über den Amazon Reflink auf Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server boostet mit einem Nitro-Boost. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Danke fürs Zuhören. Ja, ich bedanke mich auch bei euch fürs Zuhören und ich bedanke mich bei all meinen Mitmoderatoren hier. Es war wirklich sehr spaßig. Wir hatten interessante Diskussionen und wir hören uns beim nächsten Mal.